Genau, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Relativ voll ist es geworden. Das freut uns sehr. Ich denke, alle, die hier vorne sitzen und euch hoffentlich auch. Genau, ich würde erstmal das Projekt vorstellen, was diese Podiumsdiskussion irgendwie organisiert hat. Und danach alle, die auf dem Podium sitzen. Das sind so ein paar Sachen zu jeder Person, die ich dann sage. Das Thema des Panels und die Beschreibung dessen und dann auch noch die konkreten Fragen, die wir den Panelisten gestellt haben. Also erstmal, die Platypus Affiliated Society ist ein linkes Selbstbildungsprojekt, gegründet 2006 in Chicago im Zuge der Anti-Irak-Kriegsbewegung und organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten 1920er bis 30er, neuen 1960er bis 1970er und postpolitischen 1980er bis 90er Linken und der Möglichkeit für emanzipatorische Politik heute. Wir machen in Berlin Veranstaltungen wie diese Podiumsdiskussion heute. Es werden, denke ich, in den nächsten Monaten noch weitere auch folgen. Es gibt einen Lesekreis, der ist immer zu dieser Zeit, jetzt, mittwochs, jede Woche, ab nächste Woche weiter. Da behandeln wir gerade die Neue Linke, Geschlecht und Sexualität, Mitchell, Zetkin, Adorno ist nächste Woche dran. Dann gibt es eine englischsprachige Reading Group, die trifft sich im Leidag immer in Neukölln. Am Donnerstag, also morgen, da geht es dann weiter mit Marx und der Frankfurter Schule zu Utopie und Kritik. Es wird immer ein Barabend veranstaltet, jeden ersten Dienstag, glaube ich, im Monat, in wechselnden Bars und Stadtteilen, jeder zweite Dienstag im Monat. Genau, und es gibt die PR, die hier von ausliegt, die könnt ihr euch gerne mitnehmen nach dem Podium. Ansonsten kann man uns folgen bei allen möglichen Social Media Plattformen wie Instagram, Twitter, Facebook und eine Homepage gibt's. Eigentlich, genau, kann man auf allen Plattformen irgendwie Platypus Berlin suchen und dann findet ihr das sofort. Ansonsten ist es ein deutschlandweites, beziehungsweise in Chicago gegründet, also weltweites Projekt, was. Genau, und wo wir uns befinden, kann man auch auf der Homepage alles einsehen. Genau, ich würde jetzt erstmal nochmal die Panelbeschreibung vorlesen, warum das Ganze jetzt gemacht wird heute, und dann auf die Personen eingehen, die hier sitzen. Genau. Die Podiumsdiskussion soll Reform, Revolution und Widerstand als prominente Vorstellungen sozialen Wandels kritisch hinterfragen und historisch einordnen. Alle stellen problematische Formen des historischen und gegenwärtigen Antikapitalismus dar, ohne dass Klarheit darüber herrscht, wie genau sich diese Vorstellungen zu einer sozialistischen Strategie verhalten. Im Gegenteil, gerade angesichts vergangener Niederlagen der Linken und einer sich immer weiter zuspitzenden Krise linker Orientierungen fällt auf, dass diese Konzepte heute diffuser sind denn je. Welche Bedeutung haben die Kategorien Reform, Revolution, Widerstand für die heutige Linke? Wie werden sie benutzt, was sollen sie bewirken und wie ist ihre Geschichte? Dann zu den Personen. Thomas und Anna waren früher postautonom organisiert, sind Mitherausgeberinnen der Broschüre Die Linke läuft Gefahr, Geschichte geworden zu sein. Die IL, Entschuldigung. Aber vielleicht trifft es auch auf beides. Die Ende dieses Jahres erschienen ist. Die Broschüre ist Ausdruck eines Prozesses der Selbstkritik im Kontext der IL und ging hervor aus einer Diskussionstagung im Vorjahr. Momentan ist sie auf der Suche nach neuen Wegen und Zusammenhängen für eine, oder seid ihr beide, nach neuen Wegen und Zusammenhängen für eine wirklich radikal linke Politik. Daneben Alexander Neuper-Doppler. Er ist Philosoph und Politikwissenschaftler. Er war Bildungsreferent für die Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung Potsdam und vertritt derzeit die Professur für Sozialphilosophie an der Hochschule Düsseldorf. Die Themen, mit denen er sich beschäftigt, sind Staat, Utopie, kritische Theorie, Geschichte und Organisation. Zu all diesen Themen hat er Aufsätze und Bücher publiziert. Er ist assoziiert mit dem Utopienetzwerk, einem Zusammenhang, der sich dem Nachdenken über Alternativen zum kapitalistischen System verpflichtet hat und dabei auf Strömungen setzt, die gegen Staatsgläubigkeit und Parteifetisch und für Autonomie und Arbeitskritik stehen. Daneben ist Dennis Krämer. Dennis Krämer hat in Düsseldorf Philosophie und Geschichte studiert und daraufhin an der Universität Manchester promoviert. Er war seit 2009 in verschiedenen sozialistischen Zusammenhängen organisiert und hat diverse Vorträge in Düsseldorf, Köln und Berlin gehalten. Aktuell lehrt er in Philosophie an der FU Berlin. Und zu guter Letzt Michael Brie. Er ist Sozialphilosoph und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zuvor war er außerdem einer der Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Leiter des Studienwerks und des Auslandsbereichs sowie Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theorie und Geschichte Sozialismus und Kommunismus sowie die kritische Transformationsforschung. Jeder der Sprecher und Sprecherinnen hat jeweils 10 Minuten, ein Eingangsstatement abzugeben. Und genau, die Fragen, die da gestellt wurden, werde ich gleich dann vorlesen. Danach gibt es dann eine Runde mit von 3 bis 5 Minuten, wo man aufeinander eingehen kann. Und danach seid ihr dann gefragt und könnt Fragen stellen bzw. Anmerkungen machen, worauf die hier dann eingegangen wird. Genau, die Fragen, damit alle genau wissen, worauf hier eingegangen wird jetzt am Anfang. Erstens, die erste Frage, seit den 60er Jahren und ganz besonders seit den 90ern wurden Kämpfe für soziale, wirtschaftliche und politische Emanzipation eher im Sinne von Widerstand verstanden, statt in Form struktureller Reformen oder gar einer revolutionären Transformation. Teilt ihr diesen Eindruck? Die zweite Frage. Was versteht ihr unter Widerstand? Welche Möglichkeit für sozialen Wandel bietet dieser? Die dritte Frage. Die politische Wendung hin zu Praktiken des Widerstands ging in den letzten Jahrzehnten häufig entweder mit einem Fokus auf Alltagskämpfe einher oder Widerstand wurde verstanden als Abwehrkampf gegen neoliberale Reformen. Welche Verbindung, welche Unterscheidung seht ihr hier zwischen einer politischen Praxis, die auf die Veränderung der Gesellschaft als Ganzes abzielt und den scheinbar einfacheren Anliegen von Alltags- und Abwehrkämpfen. Die vierte Frage, worin seht ihr die Ursachen und Folgen der historischen Wendung weg von Bewegungen für reformistische oder revolutionäre Politik hin zu Taktiken, Strategien und dem Selbstverständnis von Widerstand als Praxis? Falls es aus eurer Sicht in jüngster Zeit eine Neuorientierung hin zu reformorientierten oder gar revolutionären Strategien gab, worin war diese Wendung eurer Ansicht nach begründet? Fünftens, welche zentralen sozialen Veränderungen stehen uns heute bevor? Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen auf die aufkommenden sozialen Kämpfe haben? Und sechstens, mit welchen Taktiken und Strategien sollte eine Linke, die sich sozialer Emanzipation verpflichtet fühlt, in diesem Kontext intervenieren, um zur Erreichung ihrer Ziele beizutragen? Genau, wir gehen einfach so vor, wie wir jetzt hier sitzen. Anna und Thomas fangen an, dann Alexander, Dennis und Michael. Ich werde gucken, dass die Zeit eingehalten wird. Ich werde dann nachher so ein Zettel mit einer Minute weitergeben und dann den letzten Satzzettel auch noch. Ich hoffe, das funktioniert so ganz gut. Genau. Dann bitte. Okay. Ich bin tatsächlich überrascht, dass so viele Leute da sind und bin deswegen jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Ich komme ja aus der Bewegungslinken, das heißt, ich bin auch Vortragen nicht so geübt und werde deswegen wahrscheinlich relativ viel ablesen, aber versuche ab und zu mit euch mal Blickkontakt aufzunehmen. Genau, und wir haben versucht, uns eher an den relativ nah an den Fragen zu halten. Genau, deswegen würde ich die tatsächlich auch so ein bisschen nacheinander versuchen, darauf einzugehen. Genau, die erste Frage war ja die Veränderung seit den 60er, 90er Jahren hin zu Widerstand, weg von strukturellen Reformen oder gar revolutionärer Transformation und die Frage, ob wir den Eindruck teilen. Und wir würden sagen, wir teilen den Eindruck nicht. Zumindest wenn man die These von den 60ern her aufstellt, würden wir sagen, die 68er hatten auf jeden Fall einen revolutionären Anspruch, der weit über wirtschaftliche Dimensionen hinausging, sondern das ganze Leben revolutionieren wollte. Abgesehen davon, dass es vielleicht nicht zur Revolution gekommen ist, hatten sie zumindest diesen Anspruch. Dazu gehören auch die Tricont-Bewegung, die RAF, die Lateinamerika-Solidaritätsbewegung und auch die Autonomen in den 80ern. Haben aus unserer Sicht alle einen revolutionären Anspruch gehabt und haben auch direkt Revolutionen im globalen Süden unterstützt. Klar gab es auch immer diejenigen, die irgendwie nur Widerstand geleistet haben oder eben nur für Reformen eingetreten sind oder auch. Vielleicht ging das auch häufig Hand in Hand. Aber für uns als radikale Linke finden wir das auch nicht den großen Bezugspunkt. Genau, ab den 90ern würden wir den Eindruck schon eher teilen, oder zumindest für die Bundesrepublik, man muss ja auch mal gucken, auf welche, worüber man genau spricht. Mit dem Niedergang des Ostblocks war die real existierende Möglichkeit von etwas anderem verschwunden und damit für viele Linke auch die Revolution aus den Köpfen und aus der Handlung verschwunden. Genau, wir würden sogar sagen, man könnte von einem kollektiven Trauma sprechen, was wahrscheinlich bis heute nur partiell aufgearbeitet wurde von der Linken oder der radikalen Linken. Trotzdem finden wir die These interessant und finden, dass sie eben die Frage eröffnet zwischen dem Verhältnis von Reform, Widerstand und Revolution. Und wir sind der Meinung, dass es nur Sinn macht, darüber nachzudenken, über dieses Verhältnis zu sprechen, wenn wir das ausgehend von einer aktuellen Gesellschaftsanalyse tun und von unserem eigenen politischen Standpunkt aus. Ohne quasi diese Gesellschaftsanalyse oder unseren Standpunkt bleibt linksradikale Politik ein Stochern im Dunkeln oder ein Plänieren oder irgendwelche Kampagnen durchmachen. Genau, dafür finden wir den Begriff des Widerstands schon auch relevant und immer noch spannend. Und wir würden, wenn wir gefragt werden, was für uns Widerstand ist, bei Ulrike Meinhof bleiben und sagen, Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht mehr passt, nicht länger geschieht. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Insofern muss man sagen, dass wir in Deutschland im Großen und Ganzen momentan auf dem Niveau von bürgerlicher Meinungskundgebung stehen, appellativer Politik an den Staat ist die Hauptpolitik, die viele Menschen machen. Es geht also darum, Protest und Widerstand zu leisten, klar zu artikulieren, was einem nicht passt, um zu wissen, wo man nicht mehr mitmachen will. Für uns wäre das, sich dem Fortschrittsparadigma der Linken und der Herrschenden zu verweigern. Widerstand heute mehr denn je, Bezug nehmt auch auf die 68er und vielleicht auch auf die, und nicht vielleicht, und auch auf die Autonomen, die Zapatisten, immer auf das ganze Leben zu beziehen und nicht partiell zu denken. Denn der Kapitalismus greift uns eben in jeder Form an, auf ganzer Ebene, kolonisiert unser Bewusstsein, unsere Körper und der Punkt der Negation ist unserer Meinung nach entscheidend, um eine positive Vision von einer anderen Gesellschaft entwickeln zu können. Und aber der Punkt der Negation muss zunächst erstmal unversöhnlich mit den Verhältnissen sein. Genau, wir sind der Meinung, dass sich unsere Gesellschaft momentan an einem historischen bzw. epochalen Veränderungspunkt befindet. Und das gründen wir darauf, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wir eben über die Möglichkeit nachdenken müssen, dass Generationen nach uns vielleicht nicht mehr existieren, dass die Menschen vielleicht nicht mehr existieren werden und durch die fortschreitende Klimakatastrophe ein universalistisches Projekt, Gleichheit, Freiheit, geschwisterlich, global vielleicht nicht mehr möglich sein könnte. Und wir würden sagen, damit stehen wir als Linke zum ersten Mal vor dieser Situation und auch als große Abgrenzung zur Arbeiterinnenbewegung, die noch dem Morgenrot entgegengegangen ist, vor der Frage oder vor dem Problem, dass Konzepte wie Revolution, aber auch Reform massiv in Frage gestellt sind. Ist das überhaupt noch möglich? Wie viel Zeit haben wir? Und das eben subjektiv gefühlt, wie man vielleicht bei vielen sieht, aber eben auch objektiv. Genau. Wir sind der Meinung, dass in den westlichen Zentren der Kapitalismus momentan versucht, produktiv diese Krise, also die Klimakatastrophe, im Sinne des Kapitalismus zu bearbeiten, um so die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten oder sich selbst aufrechtzuerhalten. Und wir finden Punkte, wo man das sehr, sehr deutlich momentan auch sehen kann, sind die Kämpfe vor allen Dingen um Ressourcen, also um Wasserstoff, Lithium, seltene Erden, riesige Flächen von Solarparks, gerade in Nordafrika. Aber eben auch in zunehmender Digitalisierung, sowohl makroökonomisch als auch im alltäglichen Leben. Und genau, was uns wichtig ist, ist, dass wir, hat uns auch schon häufiger begegnet, dass wir nicht falsch verstanden werden. Wir glauben nicht, dass die Maßnahmen diese Klimakatastrophe in irgendeiner Form aufhalten werden. Sie werden sie sogar verschlimmern, aber das ist quasi der Weg, in dem der Kapitalismus versucht, der Klimakatastrophe zu begegnen. Genau, dieser Umbau ist aus unserer Sicht aber nicht nur ökonomischer Natur, sondern erfordert auch eine bestimmte Gesellschaft, die da mitmacht oder die ihm zuträglich ist. Und hierfür stehen für uns exemplarisch die Grünen, also eine disziplinierte, digitalisierte und entmaterialisierte Gesellschaft, eine völlige Zerstörung des Sozialen und des Miteinander, Kriegsrhetorik, Verzichtspredigten, Ausnahmezustand, Moral statt Politik, instrumentelle Vernunft statt Empathie, technokratische Sachzwanglösung statt Demokratie. 2019, 2020 fanden wir auf jeden Fall sehr eindrücklich und auch schockierend oder auch zum Teil traumatisierend in der Nichtpolitik des Corona-Ausnahmezustands und in Zukunft vielleicht der Klimanotstand, der gerade schon von Grünen und aber auch von Linken ins Spiel gebracht wird. Gleichzeitig sehen wir aber auch die vielen globalen Aufstände, die stattfinden, um nur so ein paar zu nennen, im Libanon, im Sudan, jetzt im Iran, Kasachstan, Chile, Kolumbien, Ecuador, genau, also viele, viele Länder, in denen Aufstände, Sri Lanka nicht zu vergessen. Genau, auch die würden wir als was Neues betrachten, weil wir sagen, das, was sie neu macht, ist sowohl ihr immer wieder aufploppen, also sie sind nicht einzelne Erlebnisse, sondern auch im Libanon gerade gab es immer wieder Wellen, quasi, in denen sie wieder aufgetaucht sind. Und aber auch ihre gegenseitige Bezugnahme aufeinander, also dass sie miteinander kommunizieren, sich austauschen, sowohl in Taktik als auch in Inhalten. Und in ihrer praktischen Radikalität. Also praktisch ist das auch das wichtige Wort, in ihren Forderungen nicht immer. Genau, zur Revolution sind diese Aufstände bisher alle nicht geworden. Deswegen würden wir auch nicht von revolutionären Zeiten sprechen, aber eben von aufständischen Zeiten. Und für uns ist gerade Chile das aktuellste Beispiel, weil wir auch selber viel Verbindung dorthin haben, wo man eben sehen kann, dass der Weg des Aufstandes eben der Weg des Aufstandes auf dem Weg zur Reform, also die Verfassungsänderung, eben nicht den der Revolution durchgesetzt hat. Deswegen haben wir auch keine Antworten auf die Frage der Revolution momentan. Wir beharren aber darauf, dass sie heute notwendiger und zentraler Teil von linker Reflexion sein muss und dass in seiner Unversöhnlichkeit, wie Marx sie schon formuliert hat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist und das aber eben alle Verhältnisse umfassen muss und nicht nur die ökonomischen. Wir stehen mit unserer Analyse tatsächlich auch gerade noch am Anfang, also in den Kreisen, in denen wir uns bewegen und in denen wir diskutieren und sind uns auch noch nicht sicher, welche Angriffspunkte sich dafür da oder aus dieser Analyse eigentlich ergeben können. Aber was uns klar ist, die wir eben aus der IL kommen, wo wir lange Zeit eine Politik gemacht haben, und auch für richtig gehalten haben, die versucht, linksradikale Positionen in bürgerliche, liberale oder grüne Spektren zu tragen und dort auch zu radikalisieren, nicht mehr richtig ist. Die links-grün versifften, wie sie ja vom politischen Feind genannt werden, halten wir eben für die neuen Träger dieses Herrschaftsprojekts und dafür entscheiden sie für uns als Verbündete und als Zielgruppe auch aus. Genau, des Weiteren wurde uns die Frage gestellt, wie wir die, so ist die These, die Hinwendung zu Praktiken des Widerstands eigentlich sehen, dass es vor allen Dingen immer ein Fokus damit verbunden war auf Alltagskämpfe. Genau, das war die Frage. Und das ist ja schon ein bisschen angeklungen. Wir würden diese Unterscheidung von Reform und Revolution und auf der anderen Seite irgendwie Widerstand, Alltagskämpfe, Abwehrkämpfe so nicht vornehmen, weil sie eigentlich, dafür Entschuldigung schon, eigentlich ein Problem anzeigt, diese Unterscheidung, dass nämlich wir als Linke eigentlich nicht mehr in der Lage sind, die Welt als was Ganzheitliches zu betrachten und wir diese Unterscheidung eigentlich oft eher als eine ideologische Diffamierung des einen oder anderen Ansatzes sehen. Also die Mieterinitiative, der Alltagskampf ist dann immer quasi schäbige Sozialarbeit und auf der anderen Seite ist irgendwie Hamburg beim G20 auseinanderzunehmen, abgehobene Revolutionsromantik. Und wir würden sagen, dass wir als radikale Linke oder als Revolutionärinnen eigentlich in dieser Gesellschaft jeden Tag Alltagskämpfe führen, damit wir bei uns bleiben und uns diesem System nicht völlig anpassen und eigentlich auch permanent versuchen, aus diesem Alltag auszubrechen. Also wir hassen doch diesen Alltag, diesen kapitalistischen Alltag und leben dennoch in ihm. Also müssen wir auch mit ihm umgehen. Und insofern würden wir sagen, um dieser Debatte komplett auszuweichen, für uns ist alles Alltagskampf. Egal, ob es jetzt eine Kampagne gegen Amazon ist oder die Suppenküche, für uns ist alles Alltagskampf. Und würden uns da auch wieder Marx anschließen, der das auf die Klassen zumindest bezogen hat. Es geht nicht darum, proletarische Klassenherrschaft zu erreichen, sondern alle Klassen abzuschaffen. Und insofern geht es uns auch darum, den kapitalistischen Alltag abzuschaffen. Deswegen wäre die Frage eigentlich eher, ganz konkret und inhaltlich, an welchen Orten, mit wem, gegen was oder für was kämpft man, und von da aus bestimmt man seinen Widerstand, sein reformistisches Projekt oder seine Revolution, aber nicht, ob es Alltagskampf ist oder in irgendeiner pseudo-abgehobenen Sphäre oder so. Ich würde vielleicht die eine Frage überspringen, jetzt wegen der Zeit, und noch kurz auf die letzte Frage eingehen, die war: Mit welchen Taktiken und Strategien sollte eine Linke, die sich sozialer Emanzipation verpflichtet fühlt, in diesem Kontext intervenieren, um zur Erreichung ihrer Ziele beizutragen? Auch das ist schon bei uns angeklungen. Wir meinen, dass sich eine radikale Linke strategisch auf die Negation in Theorie und Praxis ausrichten muss. Denn das, was wir jetzt gemeinhin als Politik bezeichnen, ne, als ob es die Linkspartei ist oder die Grünen oder was, also jede Form von Politik heute, sich eigentlich nicht traut, an die Grenzen zu gehen und dort überhaupt erst ihre Politikfähigkeit unter Beweis zu stellen. Sie also nicht die Wiederholung des ewig gleichen Katastrophalen ist. Taktisch meinen wir, dass es auch Bezug nimmt auf das, was Anna gesagt hat, neue Formen der Kultivierung und des Lebens von linker Subjektivität gesucht und aufgebaut werden müssen. Und da finden wir vor allen Dingen das Konzept des unsichtbaren Komitees, der Kommune und die Reflexion von Giorgio Agamben über den mittelalterlichen Franziskusorden hilfreich. Also Kommunen als Orte, als geografische und soziale Räume, lokal bis global, physisch bis digital, die den Kommunismus leben und die Anarchie verbreiten. Orte, die in Bewegung sind und sich als radikal offen, aber auch nicht als expansiv begreifen. Perfekt. Genau, das Globale in diesem Konzept denkt den Internationalismus mit, der unserer Meinung nach heute wichtiger denn je ist, weil wir ohne ihn eigentlich komplett blind sind. Also das sieht man ganz eindeutig daran, wie über Politik in Deutschland diskutiert wird. Das ist echt ein Einzelfenomen. Und gleichzeitig werden wir nicht nur blind, sondern verkümmern auch unsere Herzen, um das mal pathetisch zu sagen. Und es sind vor allen Dingen Orte, die sich nicht durch Regeln und Katechismus, säkular gesprochen durch Checklisten, To-Do-Listen, Verhaltensregeln auszeichnen, sondern sich durch die Lebensform, die Beziehung, die man miteinander eingeht, auszeichnen. Und darin wäre für uns auch die Suche und Reflexion über die Partei aufgehoben, weil wir sind keine Anarchistinnen und Autonome, wir wollen die Machtfrage stellen, und dafür braucht man die Partei als Chiffre für Organisierung, die sich zur Aufgabe nimmt, das Scheitern bürgerlicher Politik und des proletarischen Klassenkampfes zu reflektieren und im Positiven wie im Negativen das Erbe zu bewahren und zu überwinden und damit einen Beitrag für die Aufstände und die Revolution auch zu leisten und intervenieren. Wurde schon gesagt, das wäre das grüne digitalisierte Akkumulationsregime auf all seinen Ebenen. Genau, so viel. Da könnte man schon bei ganz vielem anfangen zu diskutieren. Dafür haben wir nachher auch noch Zeit. Ich würde zunächst mal eine Sache teilen, die Thomas am Schluss gesagt hat, diese strikte Trennung Reform, Revolution, Widerstand ein Stück weit in Frage zu stellen. Also gerade historisch, und darauf soll es ja auch mal Einordnung gehen, heute gehörten Reform und Revolution sehr lange auch zusammen. Also der klassischen Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert wurden mindestens Reformen auch zugestanden, weil es noch eine ernstzunehmende Drohung mit Revolution gab. Pariser Kommune wäre da ein Stichwort. Und auch die Spätfolgen der Oktoberrevolution in Russland in Form eines existierenden Staatssozialismus war natürlich auch ein Faktor, der westliche Sozialstaatsprojekte, die in den 90ern zum Ende gekommen sind, möglich gemacht hat. Ich glaube, es gibt da diese drei Faktoren, die den Zusammenhang Reformrevolution kennzeichnen. Einerseits auf Seiten der Herrschenden eine ängstliche Erinnerung an Revolutionen, tatsächlichen Druck von links. Und was ein Punkt ist, da wird die Gesamtanalyse wichtig, für die Zeiten 60er, 70er Jahre, wo es noch sozialdemokratische Sozialreformen, Bildungsreformen gab, auch noch Spielräume im bestehenden System, in denen tatsächlich Sachen verbessert werden konnten. Fällt das alles weg? Also die Erinnerung an die Revolution ist verblasst, ihre Folgen sind welthistorisch beseitigt, erleben wir auch ein Kippen des Reformbegriffs. Der bleibt ja nicht durch die Jahrzehnte derselbe. Standen Reformen in den 1960ern tatsächlich noch für kleinteilige Verbesserungen? Würde ich spätestens ab den 1990ern sagen, gerade mit Hinblick auf die Sozialdemokratie, reden wir noch über Verschlimmerungen wie Hartz IV. Und das sind natürlich auch genau die Tendenzen, die eine Orientierung an Widerstand prägen. Dieser bleibt negativ mit einer Idee der Revolution verbunden, die aber blass ist. Also ich war damals 2004, 2005 auch in Kampagnen gegen Hartz IV beteiligt und ich habe mir damals schon einen Satz notiert von einem Mitstreiter: Wenn wir Hartz IV nicht verhindern können, können wir auch keine Revolution machen. Ich fand das ein ganz interessantes Verhältnis, was da aufgemacht wird, was auch viel mit dem eigenen Eindruck von Selbstwirksamkeit zu tun hat. Wichtig ist mir, und da kann ich auch bei dem anknüpfen, was Anna gesagt hat, Widerstand kann einerseits eine Notwendigkeit sein und ist auf jeden Fall mehr als Protest. Die Frage ist, wie lässt sich dieses Mehr bestimmen? Ich glaube, das geht in zwei Richtungen, eine, die ich ablehne und eine, die ich gut finde. Einerseits gibt es natürlich auch eine Ideologie von Widerstand in Form von einer Selbstüberschätzung. Adorno hätte von Pseudoaktivität gesprochen. So eine Parole wie Kohleausstieg ist Handarbeit ist natürlich eine große Selbstüberschätzung, wenn Ende Gelände nur einmal im Jahr ist. Also da wäre es vielleicht auch ehrlicher, sich die eigenen Kräfteverhältnisse besser einzuschätzen. Andererseits gibt es natürlich in Widerstand auch immer utopische Funken. Binia Damczak hatte da zu mir gesagt in einem Gespräch 2018, das wir geführt hatten, jede verhinderte Abschiebung erneuert das Versprechen auf eine Welt ohne Grenzen. Wobei gleichzeitig natürlich klar ist, zwischen so einer Widerstandshandlung wie dem Verhindern einer Abschiebung und der Utopie einer Welt ohne Grenzen liegen wiederum Welten. Die Frage ist dann, um von der Reform und dem Widerstand zur Revolution überzugehen, kann der Begriff Revolution heute noch die Lücke zwischen Widerstand und Utopie, ihr hattet Vision gesagt, da wäre ich flexibel, füllen? Meiner Meinung nach sicherlich nicht als Wunschvorstellung, dass man jetzt für sich beschließen würde, wir hätten hier gerne lieber eine Revolution hier und heute. Da muss man, glaube ich, auch diese Schlacken des Revolutionsbegriffs mitdenken, der im Westen global eher auf einen Mythos heruntergekommen ist, also etwas, was im 19. und 20. Jahrhundert passiert und wie unsere historische Erfahrung lehrt, eigentlich auch vorwiegend in autoritären Regimen, wo es wenig andere Handlungsmöglichkeiten gab und Leuten nur die Revolution blieb. Das ist natürlich, wenn man globale Ungleichzeitigkeiten mitdenken will, an anderen Orten der Welt durchaus real. Er hat es schon erwähnt, blicken wir nur aktuell in den Iran, wo es vielleicht auch nur um Demokratie statt Theokratie geht, aber auch wenn es keine Revolution gegen Herrschaft an sich wird, sind da eben reale Aufstände mit einer eigenen Dynamik. Für die Frage der Revolution ist für mich entscheidend die Frage historischer Gelegenheiten. Ich habe das im vorvorletzten Buch als Kairos bezeichnet, nach dem griechischen Gott der guten Gelegenheiten, was ein Begriff ist, der innerhalb der Linken eine doppelte Funktion hat, nämlich eine höhere Gleichgewichtung objektiver und subjektiver Faktoren zu leisten. Also revolutionäre Gelegenheiten haben zu tun mit objektiven Krisen eines Systems, aber auch mit der subjektiven Wertung von Bevölkerung, wie diese einzuschätzen ist. Ob eine Gelegenheit genutzt werden kann, hat mit Kräftekonstellationen zu tun. Da wäre man auch beim Punkt der Vorbereitung auf solche Gelegenheiten. Und die entscheidende Frage, ob die Gelegenheit dann am Schopfe gepackt wird oder nicht, ob es für eine Konstitution von neuen Institutionen ausreicht. Wovon hängt dies ab? Über Krisen verfügen wir nicht. Dazu, ihr hattet gerade gesagt, ihr seid keine Anarchisten. Ich möchte einen Anarchisten zitieren, gerade wenn es zum Thema Revolution gibt, fand ich einen Satz von Erich Mühsam ganz schön. Revolution entsteht aus der Unerträglichkeit von Einrichtungen, die in sich selbst keine Möglichkeit enthalten, sich zur Erträglichkeit zu wandeln. Sie beginnt mit Umsturz und endet mit Aufbau. Also da finden wir auch wieder diesen objektiven und subjektiven Faktor wieder. Keine weiteren Möglichkeiten einer Ordnung, sich zur Erträglichkeit zu wandeln, aber auch die subjektive Fokussierung, etwas als unerträglich einzuschätzen. Wenn mühsam mit Aufbau endet, ist man natürlich ganz schnell bei weiteren subjektiven Faktoren, nämlich dem utopischen und was soll denn eigentlich aufgebaut werden. Ich bin kein Freund von Schreibtischutopien, wo einzelne Leute à la Thomas Morus Gesamtentwürfe machen. Mein Zugang dafür ist eher das, was man vielleicht als radikale Bedürfnisse betrachten kann, sich zu fragen, wo ist eigentlich der konkrete Bedarf, wo scheinen Möglichkeiten auch im Alltag auf. Die von Platypus heute vorgegebene These, dass wir eine Verschiebung zu alltäglichem Widerstand beobachten würden in der gesellschaftlichen Linken oder Restlinken, teile ich ausdrücklich nicht. Ich würde da vielmehr davon ausgehen, dass wir uns da gerade allerhöchstens im Zustand von Protestbewegungen befinden. Der Berliner Refugee-Aktivist Turgay Ulu hat es dann mit Blick auf die Deutsche Linke gerne auch mal als deren Hobbyaktivismus bezeichnet, der eben gerade erst nach Feierabend stattfindet und zum Beispiel nicht innerhalb der Lohnarbeit. Was es stattdessen bräuchte, will ich in aller Kürze versuchen, in 6 Thesen festzumachen. Die erste: Der Gegensatz zwischen Reformistinnen und Revolutionärinnen ist identitär. Also wenn es nicht darum geht, in welcher historischen Situation sind wir, sondern beim Spiel namens Wünsch dir was, möchte ich Reform oder Revolution machen, dann ist das ein Identitätsspiel. Gerade wenn die kritische Theorie, mit der ich mich viel beschäftigt habe, dann immer in Anspruch genommen wird, um die Ausschließlichkeit der revolutionären Option hochzuhalten, würde ich eine Warnung von Max Horkheimer mit in den Raum nehmen, der geschrieben hat: Sei misstrauisch gegen den, der behauptet, dass man entweder nur dem großen Ganzen oder überhaupt nicht helfen könnte. In der Regel reden sich Leute dann auf ihre Theorie heraus, um nichts zu tun. Zweitens, wenn es doch darum geht, etwas zu tun, Widerstand löst Probleme nicht und systemische Probleme sind eine schiefe Ebene. Also die Vorstellung, man könnte einen gesellschaftlichen Wandel, den wir nicht wollen, sei es die fortschreitende Neoliberalisierung, aufhalten, übersieht, dass der Kapitalismus als eine schiefe Ebene gedacht werden muss, der immer zum Schlechteren tendiert und Widerstand nicht einfach eine bestimmte Position, wir würden gerne liberale Demokratien verteidigen, halten kann gegen die Krisentendenzen. Drittens, es muss daher um Vorwärtsverteidigung gehen. Dafür sind Richtungen zu bestimmen und das geht meiner Meinung nach durchaus noch anhand von Richtungsforderungen. Da, wo Protestbewegungen aktuell solche entwickeln, spielt das Schlagwort der Vergesellschaftung eine große Rolle. Also wenn aus der Recht auf Stadtbewegung die Deutsche Wohnen enteignet Kampagne wurde, wenn aus der Klimagerechtigkeitsbewegung mittlerweile Kampagnen zur Enteignung von Energiekonzernen und zu deren Demokratisierung geworden sind oder werden, dann werden da Ansätze so einer Vorwärtsverteidigung deutlich. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen. Wenn man den Themenbereich Care Revolution aufmacht, fand ich in den letzten Jahren Frigga Haugs Redeweise vom Zeitwohlstand sehr interessant. Also es macht da so ein utopisches Modell, das durchaus auch an Alltagsbedürfnissen anknüpft, mit 8 Stunden Schlaf, 4 Stunden Produktion, 4 Stunden Reproduktion, 4 Stunden Politik und Freizeit. Auch Verbindungen zwischen Bewegungen, die zum Beispiel Klimaerhitzung als Asylgrund nennen und einfordern, deren solche Richtungsforderungen, die Erfolgserlebnisse und Empowerment beinhalten können. Das hat 2 Bedingungen. 4. These: Organisation. Meiner Meinung nach Verbindung von Betriebskämpfen, Protesten, Stadtteilorganisierung im Bereich Widerstand, aber auch dieses utopische Moment als Anknüpfen an radikale Bedürfnisse. Wenn ich sage, Revolution ist im heutigen Alltagsbewusstsein oft ein Mythos, würde ich tatsächlich den Begriff der Transformation in den Raum stellen und mit euch diskutieren wollen, ob man den retten kann. Durchaus wörtlich als Transformation, als Überschreiten bestehender Fetischformen wie Staat und Kapital mitsamt den dazugehörigen Geschlechter- und Naturverhältnissen sowie Ideologien. Also transformative Politik zumindest als eine, die Schritte in so eine Richtung übernimmt. um aus einem global existierenden, das ist die sechste These, Zwickmühle herauszukommen, in der sich eine Restlinke heute befindet, nämlich in einer Zwickmühle zu sein, einerseits zwischen weltoffenen Liberalen, die den Status quo verteidigen, dabei Weltmarktfreunde bleiben und einer dagegen rebellierenden rechtspopulistischen Strömung mit einer exkludierenden Solidarität, die den Zusammenschluss nur durch Markierung derjenigen leisten, die nicht dazu gehören. Und schließe mit dem letzten Satz, sozialistische Perspektive und kommunistischer Horizont. Okay, ich glaube, ich verschwende keine Zeit und fange sofort an. Okay, also zur ersten Frage, die ja sich darauf bezieht, teile ich den Eindruck, dass es einen Übergang von Reform und Revolution zu Widerstand gab? Ja, ich teile diese aus. Also ich teile diese Meinung. Das kollektive Trauma, wir haben ja vorhin auch kurz von einem kollektiven Trauma gesprochen. Ich glaube, das fand nicht erst in den 90ern statt. Und es fand auch nicht erst, sagen wir, in den 80ern statt, sondern das kollektive Trauma fand 1919 statt. Mit den Scheitern der sozialistischen Weltrevolution in Deutschland, also der deutschen Revolution, und damit dem Scheitern der sozialistischen Weltrevolution. Okay, und seitdem geht es im Prinzip bergab. Ja, das ist meine These. Und die Hinwendung zum Widerstand ist nur sozusagen der Kulminationspunkt dieser Bewegung. Sekunde. Also 17., 18. und 19. Jahrhundert sind eine Geschichte des Fortschritts. Ja? Wir haben einen Sieg des Republikanismus im Laufe der Zeit. Wir haben technischen Fortschritt und es geht voran. Diese Geschichte des Fortschritts, die wir überall beobachten können, in Philosophie, Politik, Ökonomie, Kunst, endet 1919. Und das ist, wir können dann von Postmoderne reden, auch heute von kapitalistischem Realismus oder wie Platypus das macht, von Regression. So, okay. Jede theoretische und praktische Wandlung der Linken seitdem ist für mich ein Abrücken vom Marxismus und eine Hinwendung zu regressiver Tätigkeit. Das heißt, der Abschied erstmal von der Revolution und dann halt auch von der Reform drücken diese Niederlage des Proletariats aus. Warum erst von der Revolution? Naja, also wir hatten noch irgendwie in den 20ern in Deutschland Revolutionspläne. Die waren nicht mehr wirklich praktikabel, aber die gab es noch. Dann kam die NS-Herrschaft und danach war nur noch Sozialdemokratie, reformistische Sozialdemokratie am Start. Auch das hat nicht funktioniert und jetzt sind wir beim Widerstand, so seit den 90ern spätestens angekommen. Eigentlich in den 80ern schon. Es ist halt ein gradueller Prozess. Okay, zwei, was versteht ihr unter Widerstand? Welche Möglichkeit für sozialen Wandel bietet er? Widerstand verstehe ich als Symptom der Irrelevanz der sogenannten Linken. Also es zeigt, dass wir nichts mehr zustande kriegen, dass wir eine Revolution nicht vollziehen können, dass wir auch Reformen nicht durchführen können, sondern wir müssen widerstehen den Reformen, die das Kapital uns aufzwingt. Also ein Symptom der Schwäche. Okay, das ist natürlich nicht gut. Weil als Partei des Fortschritts müsste eigentlich der Kommunismus vorangehen in der Geschichte und nicht verteidigen. Gut, jetzt ist die Frage auch, welche Verbindung, welche Unterscheidung seht ihr hier zwischen einer politischen Praxis, die auf Veränderung der Gesellschaft als Ganze abzielt und den scheinbar einfachen Anliegen von Alltags- und Abwehrkämpfen? Okay, also wir haben schon festgestellt, Alltags- und Abwehrkämpfe sind Ausdruck der Regression der Schwäche des Proletariats. Der Zusammenhang besteht also darin, dass es einmal eine Vorstellung gab, eine Organisationsform und ein Massenbewusstsein, das auf radikale Veränderung abgezielt hat. Diese historische Kraft wurde besiegt. Und diese Niederlage ist eine Lektion, die die Leute verinnerlicht haben. Das geht nicht. Es gibt keinen Sozialismus, es gibt keine Revolution. Also hat man das Feld geräumt und verteidigt sich nur noch gegen einen übermächtigen Gegner. Und das ist der Abwehrkampf, das ist der sogenannte Widerstand. Okay, und das beantwortet eigentlich auch die Frage, worin wir die Ursachen und Folgen der historischen Wendung weg vom Reformismus und der Revolution hin zu Taktiken des Widerstands sehen, ja, in der kollektiven Niederlage. Und hier würde ich sagen, das Sein bestimmt hier das Bewusstsein. Ja? Also die Niederlage kommt zuerst. Und dann kommt eine im Bewusstsein erfolgende Reflexion auf diese Niederlage, was dazu führt, dass so etwas wie Revolution auch eigentlich nicht mehr gedacht werden kann. Es kann nicht mehr gedacht werden, weil es praktisch gefailt ist. Und weil auch die Organisationsstärke der Arbeiterklasse einfach immer weiter abnimmt. Es gab eine Zeit, da konnte man Reformen denken und das geht auch nicht mehr, weil wir sind zu schwach. Ja, es gibt einfach keine proletarische Massenbewegung. Welche zentralen Veränderungen sozialer Probleme stehen uns heute bevor? Naja, also ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Man muss sich Automatisierung ansehen. Das dauert aber noch ein bisschen. Klimawandel steht jetzt ganz vorne. Ist eigentlich schlecht für uns, weil der Kuchen kleiner wird. Also es ist wirklich nicht gut. Aber ich kann nicht die Zukunft sehen. Ja, also dazu will ich erstmal nichts mehr sagen. 6. Welche Taktiken und Strategien sollte eine Linke, die sich sich sozialer Emanzipation verpflichtet fühlt, in diesem Kontext intervenieren, um zur Erreichung ihrer Ziele beizutragen? Also das Ziel ist ja Revolution. So, Revolution und Reform kann man aber nicht, und da stimme ich dir vollkommen zu, als Gegenpole gegeneinander setzen. Es gibt nicht den Reformismus und dann das revolutionäre Denken, und das sind zwei verschiedene Meinungen und wir können jetzt nach unserem Gutdünken entscheiden, was wir besser finden. Das geht nicht. Sondern Reform und Revolution sind beides Ausdrucksformen der Stärke des Proletariats zu einem gegebenen Zeitpunkt. Die Reform, wenn sie von der Arbeiterinnenklasse ausgeht, bereitet die Revolution vor, indem sie die Organisationsstrukturen des Proletariats aufbaut und sein Klassenbewusstsein generiert. Das heißt, es würde erstmal gelten, aus meiner Sicht, die Reform wieder auf die Tagesordnung zu setzen, um auf diesem Wege zur Entstehung proletarischen Klassenbewusstseins beizutragen. Okay. Das heißt erstmal praktisch gesehen Unterstützung des permanenten Klassenkampfes des Proletariats. Dieser Klassenkampf existiert objektiv in der Gesellschaft, weil es immer noch Lohnabhängige und Kapital gibt. Ja, also es ist nicht arm gegen reich. Es ist nicht die Unterdrückten gegen die Unterdrücker, sondern es ist konkret die Lohnarbeiter gegen die Bourgeoisie. Dieser Kampf existiert objektiv in den Betrieben überall. Unabhängig davon, ob die Leute sich als konservativ verstehen, ob die sich als linksradikal verstehen, der existiert objektiv. So, und dann gibt es auch immer wieder mal sowas wie Streik, Arbeitskampf. Unsere Aufgabe ist, da rein zu intervenieren, dafür zu sorgen, dass die gewinnen. Es geht nicht darum, sozialistisches Bewusstsein oder linke Position irgendwo reinzutragen. Das wäre wieder idealistisch gedacht, ja. Sondern stattdessen geht es umgekehrt darum, eigentlich zu verstehen, dass sozialistisches Bewusstsein erst auf einem bestimmten Stand des Klassenkampfes möglich ist. Und der Klassenkampf ist ein sich selbst befördernder Prozess, ein positiver Feedback-Loop. Wenn er erfolgreich war, verstärkt er sich selbst. Wenn er eine Niederlage erfährt, schwächt er sich. Institutionell, die Leute haben keinen Bock mehr, die sehen, guck mal, der Streik hat da nicht funktioniert, warum soll ich das machen? Und das Bewusstsein regressiert weiter. Wenn es einen Erfolg gibt, sehen die Leute, geil, man kann was machen, vielleicht sollte ich das auch machen. Die Gewerkschaft wird stärker, sie wird radikaler und das Bewusstsein entwickelt sich weiter, Klassenbewusstsein entsteht. Auf dieser Ebene der materiellen Kämpfe müssen wir also irgendwie intervenieren, sodass das Proletariat einfach anfängt zu gewinnen. Und dann entstehen überhaupt erst die Bedingungen der Möglichkeit für sozialistisches Bewusstsein. Das können wir nicht einfach predigen, sondern das muss erschaffen werden durch die materiellen Verhältnisse, weil das Sein das Bewusstsein bestimmt. Das heißt, mir geht es weder um schäbige Sozialromantik noch um hochtrabende Revolutionsromantik, Sozialarbeit noch um hochtrabende Revolutionsromantik, sondern um die Beförderung des Klassenkampfes als Voraussetzung für die Entstehung von sozialistischem Klassenbewusstsein. Es geht nicht darum, dass es den Leuten dann hier und jetzt besser geht, das ist nur Mittel zum Zweck, um diese Gymnastik, revolutionäre Gymnastik zu vollziehen, die das Proletariat braucht, um sich bewusstseinsmäßig und materiell auf den Stand zu bringen, der notwendig ist. Und dann wird es gelten, ja, die Revolution durchzuziehen. Aber wir sind halt nicht da. So, es bringt nichts, das zu predigen. Revolution kann man nicht predigen. Revolutionen entstehen aus den materiellen Verhältnissen. Es gibt, also hier, Platypus ist ja sehr auf den subjektiven Faktor bedacht. Ich glaube, das wird überschätzt in der Linken. Ich glaube, in der Revolution gibt es einen wichtigen Punkt für Theorie. Aber jetzt gerade müssen wir die Voraussetzungen schaffen dafür, dass Proletariat überhaupt in die Lage versetzt wird, sich zu organisieren und ein revolutionäres Bewusstsein anzunehmen. Ich will kurz Luxemburg zitieren. Und zwar hier. So, der unaufhörliche, genau, also nach jeder schäumenden Welle der politischen Aktion bleibt ein befruchtender Niederschlag zurück, auf dem sofort tausendfältige Halme des ökonomischen Kampfes emporschießen. Und umgekehrt. Der unaufhörliche ökonomische Kriegszustand der Arbeiter mit dem Kapital hält die Kampfenergie in allen politischen Pausen wach. Er bildet sozusagen das ständige frische Reservoir der proletarischen Klassenkraft, aus dem der politische Kampf immer von neuem seine Macht hervorholt. Und zugleich wird das unermüdliche ökonomische Bohren des Proletariats aller Augenblicke bald hier, bald dort zu einzelnen scharfen Konflikten, aus denen unversehens politische Konflikte auf großem Maßstab explodieren. Also der Klassenkampf ist die Grundlage. Ja, da muss einfach was passieren. Die Arbeiterinnen müssen sich organisieren, die müssen kämpfen. Und dann gibt es Kontingenzen, ja, die kommen einfach. Und es kann sein, dass wir dann schneller oder weniger schnell in eine revolutionäre Situation kommen. Aber es gilt erst, den Klassenkampf des Proletariats zu befördern. Und das passiert dort, wo er stattfindet, in den Betrieben. So. Und ich glaube, das Problem der Linksradikalen war immer, dass sie auf Propaganda setzen wollten statt Agitation. Also zu sagen, wir gehen dahin und erklären den Arbeitern, wie Marx funktioniert oder sowas. Oder halt noch schlimmer, Widerstand, Alltagskämpfe. Wir gucken einfach, was die Leute gerade so im Alltag scheiße finden, versuchen dann sozialarbeiterisch dort einzugreifen. Ich glaube, es geht um den Kampf in der Produktion. Der ist die Grundlage für das Bewusstsein für die Revolution. Das war's erstmal. Ja, also ich breche ja hier den Altersdurchschnitt weit nach oben. Deswegen will ich auch eher vor dem Hintergrund meiner eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen sprechen. Also nicht so sehr jetzt hier theoretisch, denn wenn wir jetzt in einer solchen Situation sind, dass wir nicht nur Kriege außerhalb von Europa in den letzten 30 Jahren hatten, sondern jetzt auch im Herzen Osteuropas einen Krieg haben, wenn wir, das wissen Sie alles, muss ich nicht ausführen, eine solche ökologische Katastrophensituation haben, wenn wir in den letzten 10 Jahren von einer Krise in die andere geraten sind, dann ist damit, gibt es einen zentralen Grund. Und das ist das Versagen der Generation, der ich angehöre. Also sie wird nicht in einer so beschissenen Situation sein, wenn meine Generation ihren Job getan hätte. Da kann man über die Gründe sprechen und so weiter, aber das ist einfach eine für mich extrem bedrückende Tatsache. Ich habe ja an dieser Humboldt-Universität studiert, ich habe hier auch gearbeitet. Und wir sind natürlich, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, 1989 angetreten, damit genau das, was wir jetzt erleben, nicht passiert. Das war der Ausgangspunkt. Man könnte auch sagen, es gibt eine gute, schlimme Nachricht. Die gute, schlimme Nachricht besteht darin, dass eine solche Situation, wie wir sie jetzt haben, wo ein weiter so nicht möglich ist, ist eine Situation, wo der Gott kommt, von dem Alexander schon gesprochen hat, der Gott Kairos. Der Gott Kairos wird so dargestellt, er hat das schon erwähnt. Erstens hat er ein Messer, weil er zusticht. Wenn er kommt, sticht er zu. Er hat Flügel und eilt extrem schnell dahin. Das ist der Moment des Augenblicks. Und er hat vorne im Unterschied zu mir ganz viele Haare und hinten gar keine. Weil wenn er kommt, muss man ihn greifen. Wenn man ihn nicht zu greifen kriegt, von hinten ist er nicht mehr zu greifen. Ja, also wenn man zu spät zugreift, ist die Sache vorbei. Dann ist der Augenblick vorbei. Und 1989, könnte man sagen, bin ich dem Gott Kairos begegnet. Das erste Mal bin ich ihm eigentlich begegnet im August 1968, als ich mit meinen Eltern in der Tschechoslowakei war. Mein Vater war Immigrant gewesen. Ihm hatten deutsche Kommunisten in Prag geholfen. Und ich hatte sozusagen den Eindruck, da ist sozusagen der menschliche Sozialismus, also ein Kairos mit einem sehr freundlichen Gesicht. Aber der Kairos kann natürlich auch ein anderes Gesicht haben. Darüber muss man sich im Klaren sein. So. Und ich habe auch Philosophie studiert in der Sowjetunion, dann hier, weil ich eigentlich das, was ich damals erlebt habe und was ich gesehen habe, im August 1968 verwirklichen wollte. Und sozusagen denen helfen wollte, dass dieser Kairos wieder erscheint. Und was wird gebraucht? Was ist meine Erfahrung, um solche historischen Augenblicke des möglichen Eingreifens vorzubereiten? Man muss sich ja im Klaren sein, du hast ja schon gesagt, das lässt sich nicht kommandieren, das lässt sich nicht berechnen und so weiter. Was muss man machen? Also das Erste, wovor ich extrem tiefen Respekt habe, und hier gab es ja unterschiedliche Positionen, ist tatsächlich Widerstand, Dissidenz. Wir haben die Erfahrung mit Dissidenz gemacht, die ja teilweise völlig bedeutungslos war. Das waren 3, 4 Leute, 20 Leute, ja, hier in der Humboldt-Universität, eine kleine Gruppe, die da auch noch verraten wurde von Freunden. Es waren ganz, ganz wenige Leute, aber Camus hat mal gesagt, was ist ein Mensch in der Revolte? Es ist ein Mensch, der Nein sagt. Also ich glaube, das ist absolut wichtig. Es muss Menschen geben, die mit allem, was dazugehören, auch existenziell Nein sagen, sich dem verweigern, den sittlichen Imperativ koste, was es wolle. Ja? Man könnte auch sagen, dass wenn man also Veränderung haben will, braucht man solche radikalen Neinsager. Das ist das Salz in der Suppe, aber logischerweise nicht die ganze Suppe. Die zweite Gruppe, die gebraucht wird, will ich jetzt nicht über die Strategie der interventionistischen Linken sprechen, aber ich will auch plädieren, Reformer nicht gering zu schätzen. Ja, Reformer sind die, die eigentlich im weitesten Sinne, ich selber war ein Reformer in der DDR, ja, dem herrschenden Apparat zugehören sind und versuchen innerhalb dessen nicht den Herrschaftsaspekt zu stärken, sondern den partizipatorischen, demokratischen und so weiter, auch ökologischen und so weiter. Und 1985 kam eben in der Sowjetunion, das war eine wesentliche Bedingung für die Veränderung, Reformer an die Macht. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, wie auch immer man sie jetzt benennt. Die Chinesen würden vom Volk sprechen. Ja? Herrschaft wird getragen oder nicht getragen vom Volk, wie man das auch immer. Also die arbeitenden Menschen im weitesten Sinne sind entscheidend. Und wenn diese anfangen, Nein zu sagen, dann wird es ernst. Und der Gott Kairos erscheint in diesem Augenblick. Der erscheint auch nicht vorher. Er erscheint, wenn diese drei Gruppen, die Neinsager, die Dissidenten also, die Reformer und die aktiven Teile des Volkes zusammenkommen. Und das schien 1989 soweit. Klar, die Dissidenten haben nachgewiesen, die Wahlen sind gefaked, was jeder wusste, aber es wurde eben nachgewiesen, es wurde empirisch nachgewiesen. Das hatten Kollegen von mir, die Mathematiker waren, die SED-Mitglieder, die sagten, ja, wenn ich das nachrechne, das ist eben tatsächlich falsch. Also alles Mathematik gibt das nun mal so her. In Polen verhandelten die Solidarność mit den Reformern oder Halbreformern in der Regierung. Und in der DDR kam die erste große Massenbewegung abhauen, Exit. Die zweite große Massenbewegung Voice, auf die Straße gehen, Leipzig und so weiter, auf die Straße gehen. Und dann trat Honecker zurück und so weiter. Also Kairos rannte im Eiltempo, hatte man das Gefühl, auf uns zu. Ja, wir haben auch hier in der Humboldt-Universität, die Studenten gingen auf die Straße und. Ja. Und wir hatten hier eine Reformgruppe, moderner Sozialismus und so weiter, mit der ganzen ökologischen Friedensorientierung, auch die Friedensforschung, die ja hier war, alles das. Also Kairos rennt auf uns zu. Bloß was macht der Kairos? Der rennt an uns offensichtlich vorbei. Ja, wer ihn gepackt hat am Schopf, das waren Kohl und Reagan. Die haben das geschafft. Ja. Die haben ihn bei seinen rotblonden Locken, Sie finden das im Netz unter Wikipedia, gepackt. Und wir und auch die Dissidenten blickten ratlos auf den Hinterkopf von Kairos. Wobei wir doch sozusagen dabei wichtig waren, damit der überhaupt kommt. Und die USA und die Bundesrepublik, das ist jetzt eine lange Geschichte, machten Versprechen, ihr könnt alle wieder Westen werden. Das war ein Angebot, das kaum ausgeschlagen werden konnte oder wollte auch niemand so richtig ausschlagen. Damit ist aber, und das ist das Interessante, das hat uns damals beschäftigt, auch hier, wir hatten hier ein Institut gegründet für interdisziplinäre Zivilisationsforschung, das dann, ich glaube, 1992 abgewickelt wurde. Die gesamte Tagesordnung, die die Reformer, und zwar in Ost und West, auf die Tagesordnung gestellt haben. Also Olaf Palme mit seiner gemeinsamen Sicherheit, Brundtland mit der ökologischen Frage, Willy Brandt mit der Frage globaler Solidarität, Gorbatschow auf der anderen Seite mit dem neuen Denken, wurden abgeräumt. Und wir haben das damals auch vorhergesehen, wir haben darüber auch geschrieben, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass aus diesem Lichtgestalt des Kairos ein Bote kommen Unglücks geworden ist. Wir haben gesagt, diese unilaterale Herrschaft der USA wird zu Kriegen führen. Der erste Krieg war ja sofort da, mit gegen den Irak. Das ging dann weiter. Die NATO-Ost- und EU-Osterweiterung in dieser Art wird Europa spalten und eine neue Unsicherheitszone schaffen und zu Kriegen führen. Und das Ganze, wenn wir hier Europa als marktliberales Europa entwickeln, dann kommt ein Rechtsruck und auch ein neuer Faschismus kann aufsteigen. Also was ich einfach nur sagen will, was meine also Lehre aus dem Ganzen ist, ist aus dieser Begegnung, also mit dem Kairos 1989, trotz allem, Widerstand ist der Ausgangspunkt. Reformer können auch radikal werden. Sie können sich anpassen, ins konservative Lager gehen, sie können aber auch radikal werden. Und nur jener, der also, und wir haben die bittere Erfahrung, das alles reicht nicht, wenn keine Macht da ist. Und um Macht zu haben, muss man tatsächlich das Volk am Ende gewinnen. Ja, das ist ein schwieriges Problem. Jetzt mache ich einen Schlusspunkt, weil das sonst alles zu depressiv wird. Ich verweise auf dieses Buch, was ich mit einer Kollegin rausgegeben habe, Nulltarif. Es gibt eine ganz erfreuliche Entwicklung, Sie finden das auch im Netz, geht also um den entgeltfreien öffentlichen Nahverkehr. Und die FAZ hat gestern deutlich gemacht, das 9-Euro-Ticket, Sie erinnern sich, war ja mal vor kurzem da, ist ja eigentlich ein Nulltarif-Ticket gewesen. Wissen Sie, wie man so 9 Euro noch zahlt, ist, war ja lächerlich, hätte man sich ganz klemmen können. Es gibt ein Land in Europa, das das hat, das ist Luxemburg. Luxemburg hat für das gesamte, was sind die, Grafschaft? Nee, irgendwas anderes, also Herzogtum, haben sie entgeltfreien öffentlichen Nahverkehr. Wenn man die deutsche Bevölkerung befragt oder die Bevölkerung in Deutschland, um politisch korrekt zu sein, befragt, dann sollte das 9-Euro-Ticket verlängert werden. Wer sind die, die besonders dafür sind? Frauen und junge Leute. Ja, also überwältigend. Und noch überwältigender, Haushaltseinkommen bis 1.500 Euro. Da sind 95% für den entgeltfreien öffentlichen Personennahverkehr, weil sie sich diese Schrottkarre nicht leisten wollen oder vor allen Dingen auch nicht leisten können. Also es gibt auch völlig unvorbereitet, ja, dass plötzlich die Bundesrepublik, auch wenn auch nur für 3 Monate, ein solches einführt, war schon ein... Das heißt, man muss auch gucken, wie man vielleicht kleinere Kairos-Typen versucht zu verstetigen. Danke. Wollen Sie sich nicht jetzt langsam mal hier etwas bequemer machen? Hier ist Luft. Dann komme ich zu Ihnen. Genau, also wir hätten dann jetzt noch die Möglichkeit, ich habe euch ein bisschen länger sprechen lassen, weil ich euch nicht unterbrechen wollte, dass wir maximal 4 Minuten pro Antwort und dass wir wieder die gleiche Reihenfolge machen. Hm. Wenn wir Fragen aneinander haben? Nein. Dabei hat der Herr Habeck uns 19 Grad versprochen, ne? in den Räumen hier. 30 jetzt. Atmen Sie viel. Ich bin noch nicht so weit. Also, ich glaube, jetzt, ich habe mir so 2-3 Punkte aufgeschrieben. Der eine ist für mich, ja, die, historisch gesehen ist die kommunistische Weltrevolution gescheitert. Da würde ich zustimmen, das hat ja, glaube ich, auch niemand bestritten. Und es braucht einen neuen Anlauf, weil die Revolution immer notwendiger wird. Und ich glaube, deswegen ist sie auch möglich. Aber ich glaube nicht, dass sie mit alten Konzepten machbar ist. Also da würde ich dir massiv widersprechen, dass man irgendwie einen neuen Anlauf einfach mit alten Konzepten machen kann. Weil es gab ja Gründe für das Scheitern und die lagen nicht nur in der Übermächtigkeit des Klassengegners, sondern auch darin, dass die Konzepte vielleicht nicht funktioniert haben. Daraus entsteht für mich auf genau dieser Kernpunkt zu sagen, wir müssen uns in der aktuellen Lage der Revolution widmen, wie man der Revolution treu bleiben kann, ohne dass es eine Revolution gibt. Und da, glaube ich, würde mein zweiter Punkt anschließen. Es stimmt, dass Revolution und Reform immer nah beieinander liegen oder irgendwie das eine das andere bedingt. Aber das ist ja eine politikwissenschaftliche Aussage. Es geht doch darum, wie wir uns selber in der Welt positionieren und was wir meinen, was richtig ist. Und da würde ich eben sagen, alle Transformations-, Reformationsprojekte heutzutage müssen sich an ihrem Scheitern messen lassen. Sie kriegen nichts hin. So. Das ist vollkommen egal, ob wir ein 9-Euro-Ticket haben, wenn es darum geht, dass wir die Möglichkeit im Kopf haben, dass die Menschheit vielleicht nicht mehr existiert, beziehungsweise gehen wir mal davon aus, sie wird in irgendeiner Form weiter existieren, müssen wir uns zumindest die Frage stellen, wie wir eigentlich an einem Universalismus global festhalten können, indem es brüderlich, Geschwisterlichkeit, Freiheit und Gleichheit für alle gibt, weil daran möchte ich festhalten. Wenn das aber unter den aktuellen Bedingungen immer schwieriger wird, weil die Ressourcen faktisch komplett dahinschwinden, dann ist tatsächlich die Frage, wie man das hinkriegt, aber alles, was es an Reformations- und Transformationsangeboten gibt, müssen sich mit ihrem Scheitern befassen. Und letzter Punkt ist der, ich würde das bestreiten, dass es immer die Reformer braucht. Faktisch ist das aktuell nämlich genau das Gegenteil. Die Reformer braucht es nicht und sie will auch niemand. In Chile sind die Leute auf die Straße gegangen, die viel weiter waren als irgendein Proletarier, der ein Klassenbewusstsein hat über seinen Standpunkt in der Produktion, sondern die Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, uns reicht diese ganze Scheiße von vorne bis hinten. Ist vollkommen egal, linke Parteien, überhaupt Politik, was soll das sein? Das ist in diesen Institutionen, die wollten dieses ganze System nicht mehr. Und dann gab es zwei Probleme. Sie haben sich nicht getraut, die Revolution zu machen und die Reformer sind gekommen und haben ihnen die Verfassung angeboten, eine neue. Und damit ist der Aufstand quasi aufgrund der Reformer und der eigenen Mutlosigkeit der Menschen gescheitert, die Revolution zu machen. Damit will ich die Produktion oder die Ökonomie, sage ich mal, nicht kleinreden. Also eine Revolution kann auch nur darin bestehen, dass sie auch die Ökonomie quasi umwälzt. Aber ich glaube, zeigt sich in den globalen Aufständen, dass die Leute nicht aus ihrem identitären Standpunkt der Fabrik kommen, sondern aus einem viel revolutionäreren subjektiven Eindruck, falls es überhaupt in vielen Ländern noch die Fabriken gibt, so wie man sie sich immer noch vorstellt. Genau, das wären vielleicht so meine drei Einwände, die ich jetzt so an die Runde habe. Ich glaube, ich hätte noch eine Sache, die ging, glaube ich, eher an dich, dass du was von Kräfteverhältnissen und Richtungsforderungen gesagt hast. Und da wäre meine Frage so ein bisschen, warum sind Richtungsforderungen, also gerade bei Deutsche Wohnen, da sträubt sich mir ja alles, weil das irgendwie auch Teil meiner Organisierung war. Die haben ja grandios verkackt gerade. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich darauf gerade beziehen kann. Also diese Expertenkommission saugt gerade komplett auf, was diese Volksentscheidsinitiative mal wollte. Und da wäre meine Frage, warum ist das für dich ein Hinweis für gute Politik oder für gute linke Politik, weil gerade diese Richtungsforderungen ja gerade total ins Leere laufen und im Prinzip auch niemanden abholen. Also auch diese Sozialproteste, da stehen irgendwie 200, 300 Leute auf der Straße. Und da ist meine Frage, wie kann man da irgendwie noch Hoffnung draus schöpfen? Oder das wäre eher so eine Frage an dich, weil es ja anscheinend für dich wirklich was ist, wo ich gerade nur noch Frust erlebe tatsächlich, auch bei RWE. Also Deutsche Wohnen scheitert und dann fangen sie im NRW an mit RWE enteignen und du stehst davor und denkst so, hä, also warum? Und gleichzeitig würde ich auch sagen, diese Enteignungsforderung oder Vergesellschaftsforderung, dass das niemand hinterm Ofen fällt, würde ich eben auch sagen, hängt auch mit einem historischen Bewusstsein vor, weil was für ein utopischer Gedanke steht dahinter? Eigentlich für die meisten Leute, wenn du sie fragst, ist es so, ja, wäre schon richtig, weil dann geht es uns besser und trotzdem geht bei allen der Gedankengang los, dass es eigentlich ein Schritt rückwärts ist. Es ist nichts Neues, es ist nichts, was mich irgendwie begeistert, was bei mir irgendwie Leidenschaft weckt, sondern nur so, ja, okay, wäre eigentlich besser, haben wir halt damals verkackt, aber gut, in den großen Sprung wird es auch nicht sein. Und dass das niemanden irgendwie, wenn niemanden das Feuer weckt, finde ich überhaupt nicht überraschend tatsächlich. Ja. Okay, da haben wir gerade dazu, glaube ich, ganz unterschiedlichen Eindruck. Mag auch mit Unterschied Berlin-Hannover zu tun haben. Mhm. Ich sehe es als einen großen Schritt, dass es geklappt hat, mit Leuten auch in der öffentlichen Diskussion, wo die Linke aus ihrer Szene-Bubble herauskommt, über solche Sachen wie Enteignung und Vergesellschaftung wieder zu reden, dass das an den politischen Kräfteverhältnissen scheitern wird und dass ich da auch die Frau Giffey im Blick habe, ist klar so, aber zu behaupten, das hätte nicht einen Effekt gehabt für viele, viele Leute, auch in vielen, also ich war selber jetzt seit einigen Jahren in einer Recht auf Stadtinitiative in Hannover, die das total interessant fanden, überhaupt da einen systemischen Zusammenhang aufzumachen zwischen aktuellen Problemen und was das auch mit Eigentums- und Machtverhältnissen zu tun hat. Auch wenn es an der Seite vielleicht eher ein diskursiver Durchbruch gewesen sein mag. Meine Einwände wären einerseits, ich habe ja auch euren Reader gelesen, ihr habt sicherlich keine Revolutionsromantik, aber vielleicht manchmal einen zur Revolte, wo mir noch unklar ist, wie man Revolten verstehen kann. Ich glaube, das ist auch vielschichtiger. Also es sind nicht alles nur Revolutionen, die im Anlauf stecken bleiben, sondern es gibt sicherlich auch eine Form von Reformismus durch Revolte. Also dass Leute nicht mehr durch Streik, sondern durch Aufstand verhandeln, aber es letztendlich auch um so Sachen wie Ticketpreise gehen kann. Das spielt in Chile ja auch am Anfang eine große Rolle. Das wäre, glaube ich, auch in seiner Beidseitigkeit genauer zu betrachten. Zu Dennis hatte ich eine Anmerkung. Das Sein der Niederlage prägt das Bewusstsein der Niederlage, finde ich fast eine optimistische These. So, ich erlebe das eher gesellschaftlich als ein Koma, als ein traumloser Schlaf. Und du unterstellst ja überhaupt den Leuten noch, dass sie ein historisches Bewusstsein haben für die Bewegung vor ihnen. Und sich in diese Scheitern einreihen. Da frage ich, ob das nicht sogar fast zu optimistisch ist. Wenn man sich da Leute vorstellt oder Bewegungen, die ein größeres Gedächtnis haben als so ein Goldfisch-Effekt, nach 3 Sekunden ist man wieder am Anfang. So, und auch dann Bezug auf Fischer, den kapitalistischen Realismus kann man ja auch vom letzten Kapitel her packen, wo ja gesagt wird, es gibt ja Bruchstellen da drin. Es gibt persönliche Depressionen, es gibt das Leiden an Bürokratie, es gibt die ökologische Frage, ob man das dann nicht auch mit von den Bruchstellen her betrachten müsste. Ganz kurz, letzter Satz zu Micha. Ich kommentiere jetzt nicht deine Kommentare zu meiner Kairos-Theorie. Das wäre eine unendliche Feedback-Steife. Aber was man halt auch merkt an den Beispielen, die du gebracht hast, der Kairos vom Pariser Frühling und der von Prag. Ich wollte Prag sagen. Mhm. Und Leipzig 1989 hat ja auch einen ganz interessanten Aspekt, der revolutionstheoretisch spannend ist, dass das beide auch an internationalen Kräfteverhältnissen mit scheitert. Also im Prager Frühling der Einmarsch der Sowjetunion, Leipzig 1989 ist dann halt doch Kohl und Reagan, die die Situation für sich nutzen. Und ich glaube, das macht es tatsächlich heute noch mal schwieriger. Also klar redet die Linke, so tot oder lebendig sie sein mag, von Anfang an über Weltrevolution. Die revolutionären Vorbilder, die wir aus der Geschichte haben, sind aber meistens noch im nationalstaatlichen Rahmen. Und der würde heute so auch nicht mehr funktionieren. Also wenn man sich anschaut, wie sich da auch globale Player wie China aufstellen und agieren können. Insofern ist die Rede, die bei euch auch vorkam von den globalen Aufständen, glaube ich, als Perspektive eine ganz interessante. Aber wie man das dann auch herstellen könnte, sich tatsächlich transnational aufeinander zu beziehen, um dem gerecht zu werden, dass wir über eine Welt Situation reden und nicht über nationale Revolution wie die französische Revolution. Das sehe ich in allem, was wir heute gesagt haben, revolutionstheoretisch noch nicht eingeholt. Okay, also erstmal wollte ich was sagen zum Koma und historischem Bewusstsein. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Es ist nicht so, als ob jetzt die meisten Proletarierinnen, die denken daran, oh mein Gott, 1919, das hat nicht geklappt. Und deshalb sind die jetzt irgendwie, glauben die nicht mehr an die Revolution. Sondern eher, ja, wegen 1919 gibt es diese Bewegung nicht mehr. Gibt es diese Strukturen nicht mehr? Gibt es diese Organisationsformen nicht mehr? Gibt es keinen Klassenkampf, der organisatorisch, bewusstseinsmäßig von allem, was dranhängt, solidaritätsmäßig auf einem Stand ist, dass überhaupt ein revolutionäres oder reformistisches Bewusstsein entstehen konnte? Höchstens noch bei den Intellektuellen spielt das Trauma von 1919 eine direktere Rolle. Aber ansonsten ist einfach das Nicht-Existieren einer Arbeiterinnenbewegung, das Nicht-Existieren von Klassenkampf. Okay. Aber ja, genau, es war ein sehr guter Punkt. Also. Okay, klassischer Marxismus. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den, ja, vor allem du hast das angeführt. Also ich bekenne mich zu einem klassischen Marxismus, was nicht heißt, dass ich nicht in bestimmten Punkten Marx widersprechen würde. Also es gibt Punkte, da bin ich anderer Meinung als Marx. Ich sage das dann auch so. Ich sage nicht, oh, Exegese, das ist eigentlich, was Marx meinte, sondern ich sage einfach, das sehe ich anders. So. Aber generell bin ich ein klassischer Marxist. Und das heißt nicht Stalin, das heißt nicht ML, das heißt nicht Mao, sondern das heißt klassischer Marxismus, ja, vor diesem ganzen Kram. Ich finde auch Lukács revisionistisch, nur für die Platypuslante, also das geht mir schon zu sehr in die Richtung Subjektivismus, Diltai hat inspiriert, ist eine Revision vom Histomat eigentlich. Das gibt Lukács auch zu später in seinem Spätwerk. Okay, also das Bewusstsein der Linken seit 1919, was wir oft als Fortschritt der Linken begreifen, ist für mich eben Ausdruck der Regression. Und das entsteht dadurch, dass wir verloren haben. Ja? Also wir haben verloren und dann überlegen wir uns, warum haben wir verloren und was können wir nächstes Mal besser machen und was haben wir nicht bedacht. Und je mehr wir das machen, desto schlimmer wird es. Ja? Weil wir geprägt sind durch diese Niederlage und das, ja, weitertragen. Das heißt, ich würde sozusagen sagen, lass mal zurückgehen zu Marx und nicht überlegen, wo er Unrecht gehabt hat angeblich, sondern gucken, wie sehen wir heute aus dieser Perspektive. Sekunde. Also ein Argument. Dass die Revolution 1919 gescheitert ist, zeigt doch, dass etwas an der alten Theorie falsch ist. Sowas hattest du irgendwie gesagt. Jetzt glaube ich, dass dem eine idealistische Annahme zugrunde liegt. Denn das setzt voraus, dass wenn man die richtige Strategie hat, kann man nicht scheitern. Also, wenn ich scheitere, habe ich irgendwie strategisch was falsch gemacht. Meine Theorie war falsch. Das lag an mir, am Bewusstsein, an meinem Bewusstsein, an meiner Theorie, an meiner Strategie. Und ich sage nein, das kann Pech sein, du hast einfach verloren im materiellen Kräfteverhältnis, ja, die haben einfach gewonnen, materiell, bam, so, man kann nicht sagen, bei jedem Krieg hat der Verlierer was falsch gemacht, sondern das passiert halt. Oder die materiellen Verhältnisse waren nicht reif, die Entwicklung der Produktivkräfte war nicht reif, das Proletariat war nicht groß genug, ja. Es gab noch zu viel Kleinbürgertum, es gab noch keine Computer, es gab alle möglichen materiellen Faktoren, die nicht ready waren für die Revolution. Auch eine Möglichkeit. Also wer sagt, dass die Revolution 1919 gescheitert ist, zeigt, dass etwas an der alten Theorie falsch ist, setzt voraus, wer die richtige Theorie hat, kann nicht scheitern. Und ich finde das unplausibel, ja, höchst unplausibel. Der Witz am Marxismus besteht ja gerade darin, dass der Standpunkt des Proletariats eben nicht identitär ist, sondern dass das Proletariat die universelle Klasse ist. Was bedeutet, das Proletariat, wenn es sich im Klassenkampf entwickeln kann, hat eine Tendenz, eine Gesellschaft zu realisieren, in der es keine Klassen mehr gibt. So, und das bedeutet eben, nicht, also mir wurde ja sozusagen vorgeworfen, ich würde das Partikulare damit betonen, weil es hier nur die Arbeiter sind. Aber bei Marx geht es ja gerade darum, dass die Arbeiterinnen das Gesamtinteresse der Menschheit vertreten. Und das kann man ablehnen oder nicht, aber ich bin der Meinung, das stimmt. Zuletzt geht es halt da nicht nur um die Fabrik. Die Lohnabhängigen sind die Mehrheit der Gesellschaft. unabhängig davon, ob sie in der Fabrik arbeiten oder sonst wo. Es sind Lohnabhängige, weil die kriegen Lohn, die haben keine Produktionsmittel und das macht sie zur Arbeiterin. Und das ist der Grund, warum sie in einem Konflikt stehen mit der Bourgeoisie, also mit ihren Arbeitgebern. Ja, das erstmal. '87, glaube ich, war es, als das Leipziger Jugendforschungsinstitut eine Studie begonnen hat. Die haben junge Leute, die waren damals so 16 Jahre alt, in den Bezirken, die heute zu Sachsen gehören, angefangen zu befragen und die ein und dieselben Leute werden seit 30 Jahren befragt. Ein und dieselben Leute. Das sind ungefähr 450 Leute jetzt, die also alle ein oder zwei Jahre befragt werden. Der damalige Chef des Projektes ist jetzt, nähert sich langsam der 90. Es gibt aber auch Jüngere, die also auch aus dem Westen kommen, die das unterstützen gegenwärtig. Und die werden immer befragt, was halten sie von der DDR und was halten sie von der Bundesrepublik. Und deswegen, ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil mich schon ein bisschen gestört hat, als sie gesagt haben, dass, oder als du gesagt hast, dass mit dem 9-Euro-Ticket, das ist völlig egal. Ich will kurz sagen, was die Leute sagen zu der. Sie vergleichen die beiden Systeme, die sie ja beide irgendwie erlebt haben, die eine in der Kindheit und Jugend, die andere danach. Und daraus ergibt sich, was die Lohnabhängigen oder die Arbeiterklasse, wie auch immer, sehr für ein. Was halten sie von der guten Gesellschaft? Die sagen, eine gute Gesellschaft eigentlich ist eine Kombination von dem, was es in der DDR gab, nämlich gute, relative soziale Gleichheit, relativ gleichen Zugang zu den Grundgütern, da gehört übrigens auch Wohnen dazu, mit allen Problemen, die es gegeben hat, relativ entgeltfreier, fast entgeltfreier öffentlicher Verkehr und so weiter. Und zugleich wissen wir natürlich, dass die heutigen Möglichkeiten, Freiheitsmöglichkeiten, Individualisierungsmöglichkeiten da sind. Das heißt, wenn wir jetzt über die ganze Frage Revolution, Reform, Widerstand reden, müssen wir doch auch darüber reden, das müssen Sie sich doch fragen, in was von der Gesellschaft wollen Sie leben? Das ist, müssen Sie als erstes fragen, bevor Sie überhaupt fragen, welches Mittel wollen Sie anwenden, um dieses zu erreichen. So. Und was ich nur absolut positiv sehe, auch wenn ich sehr kritisch bin, wie jetzt in der Berliner Regierung, ich bin ja zum Glück Brandenburger, da ist die Linke völlig am Ende gegenwärtig, sodass ich da keine Verantwortung mehr für Regierungshandeln übernehmen muss. Sehr problematisch. Aber was die Leute doch erfahren haben, was wir jetzt alle erfahren, du hast vorhin gesagt, mit einer kommunistischen Vision oder wie auch immer, Horizont, ne? Dass die Grundgüter des Lebens müssen allen zugänglich sein. Ja, allen zugänglich sein. Die Grundgüter des Lebens sind eigentlich kommunistische Güter. Ja, und das betrifft Wohnen, das betrifft Verkehr, das betrifft Gesundheit, das betrifft Bildung, das betrifft auch gute Arbeit und so weiter. Die müssen allen gemeinsam zugänglich sein. Und das ist doch trotzdem, also man kann jetzt klagen über die gegenwärtige Situation, aber das ist eine Veränderung gegenüber der Privatisierungsagenda, die in den 90er Jahren, den 2000er Jahren doch fast völlig, bis es dann hier Hartz-IV-Prozess da, auch vorher lief das wunderbar durch und hat die gesamte Linke abgenommen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo plötzlich unter beschissenem Vorwand, okay, verzeiht, also unter ungünstigem Vorwand, jetzt über die Regulation der Gas- und Energiepreise geredet wird. Ja? Also in einer widerlichen Form könnte man sagen, wird aber klar, auch der Zugang zu Energie ist eine Sache, die doch allen gemeinsam, also auch die Umfragen, die wir gemacht haben, zeigen, sozusagen ein Grundbedarf der Energie und so weiter, muss allen gemeinsam günstig zur Verfügung gestellt werden. Also wenn Sie sich fragen, was Sie wollen, glaube ich, zumindest meine Vision von einer guten Gesellschaft, sie braucht kommunistische Fundamente, ganz klar. Und sie braucht starke Freiheitsmöglichkeiten. Und wir müssen gucken, wie wir diese beiden, auch teilweise ja auch klassenmäßig auseinanderlaufende Dinge zusammenkriegen. Das ist das Eigentliche. Wenn, da hat der Neoliberalismus gewütet. Die Klasse der Lohnabhängigen ist aufgrund dieser Situation zutiefst gespalten. Was wir dann auch in der Linken, lang lebe die Linke, spüren. Auch groß geschrieben, ja. Dankeschön. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich möchte euch bitten, dass ihr die möglichst knapp formuliert. und am besten auch nur eine Frage immer in den Raum stellt bei einer Wortmeldung, damit, weil es ja der Saal schon relativ voll gefüllt ist, damit alle dazukommen können, eine Frage zu formulieren und zu stellen. Und ich möchte euch bitten, im Prinzip auf jede Frage dann auch im besten Fall dann auch einzugehen. Es sei natürlich, ist an eine Person speziell gerichtet, oder? Genau. Deine Fragen beantworte ich nicht. Dann? Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Alles sehr interessant. Ich glaube, eine Sache ist für mich zumindest nach wie vor ziemlich unklar geblieben, nämlich was jetzt eigentlich mit Reformen gemeint ist und vor allem an wen sie sich richten. Also so ein bisschen ist durchgeklungen, dass Reformen sowas wie realistischere Verbesserungsvorschläge im Hier und Jetzt meinen. Die Frage ist aber, wer soll das Ganze durchsetzen und welche Rolle spielt dabei der kapitalistische Staat? Also eine alte, tatsächlich sehr orthodoxe Marxistin hat mir mal gesagt, dass man nur Reformen bekommen kann, wenn man auch die Revolution will, im Sinne von nur wenn man am ganzen Baum schüttelt, kann man irgendwie auch die Blätter bekommen. Aber eigentlich will man nicht die Blätter, sondern man will irgendwie diesen Baum haben. Also dieses Bild hat sie bemüht. Und damit ist aber nicht gemeint, dass irgendwie von den existierenden Parteien oder dem existierenden Staat irgendwelche Sachen gefordert werden, sondern damit ist gemeint, dass eigentlich diese ganzen Alltagskämpfe nur dazu da sind, eben die Kapazitäten der Arbeiterklasse zu erhöhen, die Macht zu übernehmen. Insofern die Frage an euch vielleicht nochmal zu klären, um was geht es bei Reformen eigentlich? Ja gut, wenn alle was dazu sagen, dass wir wieder die Reihenfolge antworten. Und falls derjenige, diejenige, dass es nichts dazu sagen will, vielleicht einfach weitergehen. Ich würde, ja, oder wir beide würden dir zustimmen in dem, was du gesagt hast. Aber was, also an wen richten sich Reformen dann, wenn nicht an den Staat? Also an wen richten sich Forderungen insgesamt? Wir können sich nur ans kapitalistische System und damit auch an den Staat richten. Aber das, okay, das ist ja genauso, also meine Gesprächspartnerin von damals, die mir sehr irgendwie so hinten im Gedächtnis liegt, würde dazu halt sagen, okay, das ist halt, an dem Punkt begibst du dich schon als Politikberater mit in dieses kapitalistische System und entwirfst quasi nur bestimmte Policies für kapitalistische Politiker. Genau, also ja, wir würden da zustimmen und sagen, die Frage ist deswegen aber, oder andersrum stellt sich dann für uns, die wir die Revolution und den Aufstand hochhalten natürlich, wie können wir revolutionäre Politik machen, die nicht irgendwie im Landkommunen-Hippie-Dasein endet oder im autonomen Zentrum. Und darauf haben wir eben auch keine endgültige Antwort, sondern haben das ja versucht so ein bisschen anzureißen, worin das bestehen kann. Also ich glaube, die Frage mit der Reform, die müssen sich Reformerinnen stellen. Deswegen und also auch faktisch müssen sie, finde ich, da ein bisschen mehr liefern, als immer wieder zu sagen, dass das irgendwie die Bedingungen verbessert, weil faktisch, und da würde ich dann doch dir zustimmen, wird es eigentlich alles immer schlechter, egal, ob sich mal irgendwo ein gutes Reformchen durchsetzt. Also Mindestlohn ist vielleicht das beste Beispiel aktuell. Und nichtsdestotrotz sind, um das noch einmal deutlich zu sagen, mir geht es nicht darum zu sagen, Reformen sind scheiße, in dem Sinne, jeder freut sich über ein paar Euro mehr, aber wenn man sich die Frage stellt, wie man dieses Scheißsystem abschaffen kann, dann muss man sich andere Fragen stellen. Ja. Gut, wir sollen die Reihe durchgehen. Ja. Ich würde das wiederholen, was ich am Anfang gesagt hatte. Also wenn überhaupt, sind Reformen Zugeständnisse, die ein kapitalistischer Staat organisieren kann, um Sachen wieder ruhig zu kriegen. Das setzt natürlich genau die Unruhe voraus, mit der du angefangen hast. Also historisch, man musste schon Sozialismus fordern, um einen Sozialstaat zu kriegen. Das für mich mit diesen Faktoren verbunden ist, wie viel Druck ist noch da, wie viel Angst ist auch in den Apparaten vorhanden, überhaupt Zugeständnisse zu machen. Und, das finde ich, muss man halt auch beachten, gerade in einer globalisierten politischen Ökonomie, wo sind die Spielräume für solche Zugeständnisse? Aber dass das letztendlich Befriedungsmaßnahmen sind, die man nicht selber einfordert, sondern die als Reaktion auch auf Revolten gegeben werden können, würde ich mit deiner Analyse völlig zustimmen. Ein Stück weit mit einer Unterscheidung, die ich wichtig finde, auch bei so Teilbereichsforderungen, welche Aspekte von Empowerment und Erfolgserlebnisse können dabei sein, wenn man das nicht als Bitte im Sinne von einem Staatsfetischismus an den allmächtigen Vater Staat richtet, sondern tatsächlich auch in der Lage ist, Sachen durchzusetzen, wie es vielleicht auch mal Gewerkschaftspolitik konnte, die die Perspektive hatte, wir erkämpfen die 35-Stunden-Woche, wir erkämpfen die 30-Stunden-Woche, wir erkämpfen die 20-Stunden-Woche. Und wenn es sowas gäbe wie politische Streiks, die auf so eine konkrete Utopie wie Arbeitszeitverkürzung zielen, hat es, glaube ich, auch nochmal andere Effekte, eventuell in dem Sinne, was Dennis revolutionäre Gymnastik genannt hat. Das hat ja auch, wenn man das so nimmt, den Sinn, dass die Leute warm werden in ihrem eigenen sich selbst empowern im Streiten für Veränderungen. Ihr kennt sicher dieses Zitat, alles was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin. Das wird normalerweise irgendwie angeführt, um zu zeigen, ja, Marx war ja nicht so dogmatisch und es gibt keinen Marxismus. Aber der hat das in einer ganz konkreten Debatte gesagt. Und zwar ging es dort darum, dass es Leute gab, ich weiß nicht, ob ich spreche das nicht korrekt aus, aber Guestisten in der französischen Sozialdemokratie, die super radikal. Wie heißen die? Güst heißt der. Güsten. Güstisten. Die in der französischen Sozialdemokratie der Meinung waren, die sind halt super radikal. Und deren Gegner waren die Possibilisten. Und die haben gesagt, also die Güstisten meinten, wir müssen unerfüllbare Forderungen stellen, damit die Arbeiterinnen sehen, oh, die können gar nicht erfüllt werden im jetzigen System. Und dann sehen, die Revolution ist der einzige Weg. Und so kriegen wir die Leute für die Revolution. Und als Marx das gelesen hat, und die haben sich auf Marx bezogen und gesagt, ja, Marx ist doch revolutionär, diese dummen Possibilisten mit ihren erfüllbaren Reformen, das bringt doch nichts, wir müssen den Arbeitern nur zeigen, Reform geht nicht und dann geht's los hier. Und als Marx davon gelesen hat, meinte er, ja, alles was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin, wenn das Marxismus sein soll. So, und das wäre auch meine Position. Also Reformen sind, was sind Reformen? Etappensiege des Proletariats. Ganz einfach. Und die Reformen bauen, sind Teil des Klassenkampfs. Klassenkampf ist erstmal Kapitalismus inhärent, der Kampf für bestimmte Reformen im Kapitalismus, vor allem erstmal am Arbeitsplatz. Ja? Also es ist eine kleine Reform, wenn der Arbeitgeber irgendwelche Zugeständnisse macht. Und dann geht es halt weiter. Man kämpft dann immer mehr auf einer größeren Ebene für zum Beispiel Arbeitszeitreduktion, was du genannt hast. Ja, also jetzt heute, warum sagen wir nicht 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche? Sowas könnte in gewerkschaftlichen Kämpfen erkämpft werden. Dann sehen die Leute, boah, wenn wir uns zusammentun und was machen, dann funktioniert das plötzlich. Alleine können wir es nicht schaffen, aber in einer starken Bewegung geht das. Und damit bewegt man sich auf dem Weg zu einem revolutionären Bewusstsein. Das heißt, ja, an wen richten die sich? An den Arbeitgeber? An den Staat, an alle möglichen Leute. Wichtig ist, dass sie von der Kraft des Proletariats vorangetrieben werden, im Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie. Und das ist Grundlage der weiteren Entwicklung. Ja. Reformen und Staat, ein bisschen verstehe ich nicht ganz, was Sie eigentlich bewegt. Was wollen Sie denn für Reformen haben? Also das ist meine eigentliche Frage, denn es gibt ja, also nehmen wir mal jetzt an, weil du das gesagt hast hier mit dem höhere Löhne oder geringere Arbeitszeit. Das kann so oder so wirken. Ja? Also wenn sozusagen der höhere Löhne daran bestehen, dass sozusagen die Arbeiterinnen und Arbeiter in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern noch mehr durch die Gegend fahren können und sozusagen die Privilegien einer imperialen Lebensweise genießen, ist das die Reform, die wir haben wollen. Oder ist es auch mehr Zeit, weiß ich nicht, die man sozusagen als bürgerliches Konsumsubjekt benutzen will? Ja, das könnte ja auch dafür genutzt werden. Also ich glaube, es gibt völlig gegensätzliche Reformmöglichkeiten. Und deswegen muss man als erstes mal darüber sprechen, welche Reformen wir eigentlich befürworten. Und diese Forderungen müssen sich doch erstmal auch an uns selber richten. Also dass wir selber dafür begeistert sind, dass wir das wollen. Ja, also deswegen halte ich das Buch nochmal hoch. Man kann auch andere Sachen, die wichtig sind, die tatsächlich an die ja widersprüchlichen Bedürfnisse. Jeder Lohnarbeitende ist doch zugleich ein zutiefst bürgerliches Subjekt, weil er ist als Bürger im Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und zugleich hat er darüber hinausgehende Dinge, die eher auf das freie Gemeinschaftlichkeit orientiert sind. Und diese Reformen müssen wir unterstützen. Ja? Und ich will auch nochmal sagen, auch der Staat ist, wenn Sie von den Apparaten sprechen, Sie werden sehen, wenn auch wahrscheinlich in Ihrem eigenen Berufsleben, wie widersprüchlich die sogenannten Staatsapparate selber sind, weil die selber zerrissen sind zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen und den Herrschaftsanforderungen. Das ist ein Kampf, der geführt werden kann. Also ich würde eher dafür plädieren, ich mache gleich Schluss, dafür plädieren, zu überlegen, welche Art von Reformen, auf welche Seiten des Widerstandes konzentriert man sich, sodass das Menschen dann bewegt, in Gang zu kommen und das zu versuchen. Das letzte Mal Eroberung des Staates, also jetzt kommen lange Diskussionen dann rein. Also wichtig ist, ich verfolge mit großer Aufmerksamkeit die gesamte Verfassungsfrage. Also eine Revolution stellt immer die Verfassungsfrage. Ja? Und darüber müssen wir auch reden. Ich verweise auf den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom letzten Jahr, der erstmalig ihre Interessen und die Interessen nachfolgender Generationen zum Verfassungsgrundsatz erhoben hat, nämlich ökologischer Schutz der Lebensbedingungen, der plus der Möglichkeit, auch noch die Interessen, die ökologischen Interessen derer außerhalb Deutschlands zur Kenntnis zu nehmen. Das ist, wenn es dann durchgesetzt werden würde, eigentlich eine Verfassungsrevolution, weil sie endlich Zukunftsinteressen und Menschheitsinteressen in das deutsche Grundgesetz gebracht hat. Bloß es ist leider offensichtlich, das ist der Frage des Kampfes, dafür müssen die Herrschenden etwas Angst bekommen, dass das auf die Tagesordnung wirklich massiv gesetzt wird. Aber seien Sie doch, Verzeihung, auch ein bisschen kämpferischer, nicht so depressiv, manchmal habe ich das Gefühl. Ja. Sie sind jung, Sie können das doch machen. Ja. Sie reden zu sehr, was uns alles im Wege steht. Gucken Sie doch stärker auch auf die Möglichkeiten, die da sind. Okay, Verzeihung. Entschuldigt mich kurz, ich bin eben pissen. Ja, meine Frage knüpft vielleicht ganz gut daran an. Du hast ja die Frage in den Raum geworfen, was für Reformen wollen wir eigentlich? Und für mich ergibt sich hier das Problem, dass wenn man jetzt irgendwie Reformen aus einer linken Bewegung heraus sich ergeben sollen oder, wie Dennis das meint, irgendwie aus dem spontanen Klassenkampf und so weiter, dann geht das vielleicht relativ leicht für Reformen, die irgendwie relativ einfach verständlich sind, sowas jetzt wie das öffentlicher Nahverkehr soll günstiger sein, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen mehr Lohn. Genau, ja, irgendwie sowas. Das ist vielleicht relativ simpel zu verstehen, relativ klar dann irgendwie, ja, das sind vielleicht Forderungen oder Reformen, die irgendwie dem Proletariat irgendwie was bringen würden oder so. Aber jetzt haben wir ja noch irgendwie viel kompliziertere Fragen. Also könnte er sich überlegen, wie sollte irgendwie die EZB reformiert werden oder wenn man die EZB gar nicht mehr haben will, irgendwie das Geldwesen reformiert werden, wo so wenig Leute überhaupt verstehen, wie das funktioniert. Meiner Meinung nach wird auch die meisten Wirtschaftswissenschaftler nicht funktionieren, wie dieses System funktioniert. Oder auch wenn man sich irgendwie so Fragen stellt, wie viel Tonnen Beton brauchen wir eigentlich, um die ganze grüne Infrastruktur zu bauen, die notwendig wäre, um CO2-neutral zu werden. Ja? Das sind ja alles Fragen, die sich so eine Massenbewegung oder das Proletariat überhaupt nicht wirklich beantworten können. Und deswegen stellt sich mir halt die Frage, wie man damit umgeht, wenn man irgendwie Reformen als Errungenschaften irgendwie einer Bewegung oder des Proletariats sieht, die das eben gegen den Staat erkämpfen oder dem Staat das irgendwie aufzwingen. Wie man das macht, wenn das technische Wissen, was über diese Institutionen oder technischen Fragen irgendwie notwendig ist, gar nicht unbedingt in dieser Bewegung vorhanden ist. Ich glaube, ich würde, also das stimmt, ja. Ich glaube, ich würde mit einer Gegenfrage, also sollen wir erst uns so viel Wissen anlesen, wie der Kapitalismus, also wie alles einzeln funktioniert, und dann können wir es erst kaputt machen? Das wäre ja die Gegenfrage. Also erst, wenn wir in der Bewegung alles Wissen über die Herrschaftsinstitutionen haben und wie sie funktionieren, erst dann können wir es kaputt machen. Und da würde ich sagen, so viel Geduld habe ich auf jeden Fall nicht. Und viele der Institutionen will ich auch gar nicht mehr haben oder so. Ohne dass ich jetzt schon sagen könnte, okay, und dann schaffen wir die EZB ab und dann machen wir überall kommunale Banken auf und die werden folgendermaßen funktionieren. Ich glaube, wenn ich schon so ins Konkretum gehe, ist es keine gemeinschaftlich entwickelte Idee davon, wie wir leben wollen, weil das wollen wir ja gemeinsam mit den Menschen irgendwie entwickeln und nicht nur mit mir selber ausmachen oder mit halt, ich schätze euch alle sehr, dass ihr hier seid, aber nur dieser Raum reicht ja auch nicht. Deswegen würde ich die Frage, glaube ich, von hintenrum aufrollen. Deswegen würde ich auch sagen, Reformen oder Reformforderungen können richtig viel lostreten. Also es ging ja auch, wie spricht man das aus, Gilets jaunes oder so? Also die Gelbwesten in Frankreich, da ging es ja auch nur um Spritpreise oder so. Ne? Also es sind irgendwie kleine Sachen, die trotzdem irgendwie Dinge lostreten, und gar nicht, dass ich jetzt sagen will, dass das alles toll war oder so. Also deswegen würde ich auch nie sagen, dass reformistische Forderungen per se schlecht sind. Aber schon von vornherein zu sagen, ich will nur das kleine Stück und die ganzen Kuchen thematisiere ich gar nicht, ich glaube, da gehe ich halt nicht mit. Das ist mein Punkt. Und da würde ich sagen, momentan, und das geht bei mir beim 9-Euro-Ticket auch so, da wird die ganze Frage davon, wer eigentlich den öffentlichen Nahverkehr hat, das wird alles groß ausdiskutiert und ausbaldowert irgendwie und irgendwie miteinander diskutiert. Aber dass es doch darum geht, dass die Menschen quasi sich bewegen wollen und dass sie dafür auch noch einen Scheiß bezahlen sollen, dass sie zur Arbeit fahren können oder so. Also da fehlt irgendwie komplett die Idee, was das gesellschaftliche Problem oder die gesellschaftliche Frage daran, was mache ich denn daran eigentlich auf, was mich stört an dieser Gesellschaft, das wird mir überhaupt nicht klar beim 9-Euro-Ticket. Also es ist für mich kein Symbol für die Gesellschaft, die ich ablehne und die ich, wo ich die Unterbrechung und die Negation will. Das macht sich für mich am 9-Euro-Ticket eben gar nicht deutlich. Und ich glaube, es braucht schon irgendwie so eine reformistische Forderung vielleicht, die trotzdem für viele Leute ein Symbol dafür ist, was sie an dieser Gesellschaft ablehnen und was sie nicht wollen. Und ich glaube, das muss zusammenkommen, dann habe ich kein Problem mit reformistischen Forderungen und auch mit ihrer Umsetzung. Ich finde das interessant, dass wir jetzt so eine Reformdebatte führen, gar nicht so eine Revolutionsdebatte, hatte ich eigentlich viel mehr mit gerechnet. Die Revolte antwortet ihr vielleicht nachher nochmal. Der Widerstand geht mir da ein bisschen verloren und auch das, was du gerade gesagt hast, was will man eigentlich thematisieren. Ganz viele von diesen Reformsachen, die wir jetzt Vorschläge genannt haben, das ist mir auch zu harmonisch gedacht. So, und das integrative Moment von Reformen besteht ja immer darin, dass es quantitative Forderungen sind, die innerhalb des bestehenden formalen Rahmens bleiben. Wir verhandeln über die Höhe des Preises der Arbeit, aber die Arbeit bleibt eine Ware, die wir veräußern haben. Wir verhandeln über Ticketpreise und dergleichen. Und mindestens auf der Ebene der Themensetzung würde ich das unterscheiden, dass es auch qualitative Thematisierungen gibt. Also bleibt beim Kairos von 68 die Streikbewegung jetzt in Frankreich, nicht in Prag, die auch solche Fragen gestellt hat, wie warum ist unsere Arbeit so entsetzlich langweilig? So, ich finde, das ist eine andere Thematisierung, eine andere Konfrontation mit dieser Gesellschaft, die auch eingefangen wurde und wieder integriert wurde in Hinsicht von, dann macht ihr halt kreative Arbeit in kleinen Teams. Aber trotzdem glaube ich, dass es diese qualitativen Fragen auch geben kann. Also ich hatte das vorhin auch gesagt, was denn kapitalistischen Realismus bei Fischer bricht, ist ja so eine Frage wie, warum sind die Menschen so furchtbar depressiv? Das lässt sich jetzt nicht mit einer einfachen Reform, ihr kriegt mehr Medikamente, tatsächlich lösen. Und wenn man Reform und Widerstand nicht so auseinanderreißt, mein Beispiel für Widerstand, den ich sehr einleuchtend finde, Verhinderung von Abschiebungen und das utopische Moment da drin, das kann natürlich auch dazu führen, dass es Reformen innerhalb von so einem Abschiebe Mechanismus gibt, sodass da Zugeständnisse gemacht werden, aber die macht niemand, weil wir schöne Reformpapiere schreiben, sondern weil wir Widerstand leisten und dann eine Rebellion auf die Straße bringen. Also insofern würde ich tatsächlich so eine Trennlinie zwischen Reform und Reformismus ziehen, und Reformismus wäre tatsächlich als Ideologie diese Idee, wir müssten nur bessere Vorschläge machen. So, und das ist zu unterscheiden von Reformen, die als Zugeständnisse gemacht werden im Laufe von konkreten Veränderungen, die im besten Fall dieses Manko des rein Quantitativen auch noch ankratzen. Okay, nur weil ich war ja nicht die ganze Zeit da, damit ich die Frage richtig verstanden habe. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind sehr kompliziert. Und die Frage ist, wie soll jetzt so eine allgemeine Massenbewegung wissen, was genau jetzt die richtige Forderung wäre, an den Staat zu stellen, um die aktuellen Probleme zu lösen? Okay, also erstmal der Sinn der Reform im Klassen, also aus marxistischer Sicht besteht darin, den Klassenkampf zu animieren. Das habe ich ja gerade erklärt. So, nun gibt es ganz viele Sachen, die wären sehr sinnvoll, auch jetzt im Kapitalismus, aber die erfüllen nicht diese Funktion. Zum Beispiel, weil sie zu komplex sind. Ja, zum Beispiel deshalb können wir keine große proletarische Bewegung dahinter sammeln. Es entsteht nicht organisch am Arbeitsplatz. Es wäre einfach gerade notwendig. Zum Beispiel in der Energiepolitik oder so. Ja, sowas gibt es. Ganz viel davon gibt es. Ich würde halt nur sagen, okay, das sind keine Reformen, die dann dazu beitragen, dass die proletarische Massenbewegung entsteht. Sondern das sind einfach Sachen, die nice wären im Kapitalismus. Die rationale Verwaltung des Kapitalismus ist aber nicht Sache der Sozialistinnen oder der radikalen Linken, sondern das ist die Aufgabe der Bourgeoisie oder, um das ein bisschen polemisch zu sagen, der Diktatur der Bourgeoisie über die kapitalistische Gesellschaft, ja, die Verwaltung dieser Gesellschaft. Und die Bourgeoisie ist dabei nicht einfach nur so ein fieser Finsterling, der den Arbeitern das letzte Hemd wegnehmen will, sondern die Bourgeoisie hat eine Aufgabe, diese Gesellschaft zu verwalten. Und diese Aufgabe hätte man übrigens auch nach einer Revolution erstmal. Das sagt, das fand ich auch sehr gut an Cotrone, der hat das auch ganz klar gemacht. Ja, also wenn es die Revolution gibt, dann werden die Kommunisten die Aufgabe haben, den Kapitalismus erstmal zu verwalten während der Transformationsperiode. Jetzt macht das die Bourgeoisie. Die Bourgeoisie verwaltet diese Gesellschaft. Und die Bourgeoisie muss Lösungen für diese Probleme finden. Und wenn wir dazu beitragen wollen, dann muss man das halt tun, indem man einen Think Tank macht, einen Text schreibt und der Bourgeoisie erklärt, wie es geht. Ich bin voll dafür, ich will das auch selbst machen, aber das ist keine sozialistische Politik. Das sind einfach so verschiedene Sachen. Also es gibt Reformen, die im Klassenkampf eine beschleunigende Wirkung haben und es gibt einfach Dinge, die sollte die Bourgeoisie machen und hoffen wir, dass die darauf kommt, dass sie das machen soll. Das wäre meine Antwort. Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Also erstens will ich nochmal meinen Protest anmelden, was die 9-Euro-Sache betrifft. Man muss sich einfach fragen, wollen wir in einer autoarmen Gesellschaft leben oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo primär also die jetzigen Benziner- und Dieselfahrzeuge durch Elektroautos ersetzt werden mit ungeheuren Risiken, also das wisst ihr doch alle, entsprechenden Zerstörungen und so weiter, was die Städte betrifft und, was die Umwelt betrifft. Das ist auch eine Sache, die nicht global verallgemeinert werden kann, völlig klar. Ja, das ist, setzt diese imperiale Lebensweise vor. Das ist eine ganz entscheidende Richtungsstellung, weil natürlich der Verkehrssektor gegenwärtig ungefähr ein Viertel der CO2-Emissionen ausstößt und riesige Ressourcen hat. Genauso nehmen wir an die Frage Wohnen. Da geht es eine ganz alte Forderung, nämlich eigentlich das Land muss, also jetzt komme ich auf die Bibel, ich komme aus der jüdischen Familie, Gott hat uns die Erde gemeinsam gegeben. Das ist Gemeineigentum letztlich, dass wir verwalten, besitzen, im Sinne der Nutzung und so weiter. Und deswegen ist die ganze Frage Wohnen auch da. Ihr wisst doch, wie groß der Anteil ist, den ihr selber für Wohnen zahlen müsst. Ja, wenn das unter eine gesellschaftliche Kontrolle kommt und ein Grundgut gibt, ist es ein deutlich anderes Leben. Und die Frage, die gestellt wurde mit der Expertise, also meine Erfahrung ist, wenn es mir um Ingenieure geht und so weiter und weiß der Teufel wen da, Verwaltungsleute, wenn sie ein gutes Problem gestellt kriegen, sind sie eigentlich auch bereit, sich da rein zu vertiefen. Es gibt genügend Expertise zu den Fragen, die ich gerade genannt habe, was Wohnen betrifft, was Straßen betrifft, was Verkehr betrifft und so weiter. Und Energie, ja, wir werden sehen, was passiert jetzt. Energie ist doch eine Alltagskampffrage gewesen. Und jetzt ist die Frage, sind das Notmaßnahmen, wo am Ende die privaten Großkonzerne, die vier Deutschen in Deutschland tätigen, gestärkt werden? Oder kommt es doch dazu, dass wir von der kommunalen Ebene her das gesamte Energiesystem unter unsere gemeinsame Kontrolle bringen? Entsprechend gibt es auch ganz klare Vorstellungen, also zur Frage, wie das Geldsystem im Basieren vor allen Dingen auf dem öffentlichen und genossenschaftlichen Banksystem basieren kann. Das ist alles da. Das, die ganze Expertise ist da. Und das sind auch Forderungen, also für die zumindest meine kleinbürgerlichen Nachbarn in Brandenburg durchaus zu gewinnen wären, weil sie ihr eigenes Leben verbessern würden und schöner machen würden. Erstmal danke euch allen für eure Gedanken. Ich find's auch interessant, so das, was Alexander gesagt hat, dass es irgendwie so eine Debatte über Reformen jetzt geworden ist. Ich find's wirklich spannend. Ich frage mich auch, was es bedeutet. Und ich muss die ganze Zeit so ein bisschen so an die irgendwie so an die letzten 10 Jahre denken, wo es ja irgendwie, es gab irgendwie eine Menge so Projekte, die sich irgendwie so um so eine Reform gedreht haben und die auch irgendwie groß geworden sind, die viele Leute mobilisiert haben, irgendwie hier Deutsche Wohnen enteignen, keine Ahnung, irgendwie in den USA hier Medicare for All und sowas oder sogar irgendwie so diese EZB-Frage, was ihr angesprochen habt, irgendwie hier in Syriza in Griechenland, so das gab es alles und so das hat alles irgendwie so seinen Moment gehabt und ist dann in sich zusammengefallen. So bei Deutsche Wohnen enteignen wissen wir es vielleicht noch nicht ganz, aber so es sieht schon so aus. Und gleichzeitig sind irgendwie, haben wir alle diese, so irgendwie so, wenn man so auf der Linken war, waren alle diese Projekte ja nie irgendwie so tatsächlich meistens so als Ding in sich gedacht, sondern so, sie waren immer gedacht als so, das ist ein Schritt in eine bessere Gesellschaft oder so. Also, oder das ist, scheint uns diese Taktik zu sein in diesem Moment, die passt auf diesen Moment und mit dem wir vielleicht mal einen Schritt weiterkommen, nicht nur immer einen Schritt zurückgehen, sondern nach vorne gehen. Und ich frage mich jetzt so, wenn wir uns jetzt schon einig sind hier wahrscheinlich, so dass das alles nicht geklappt hat, was machen wir dann damit? So, weil wir reden jetzt hier irgendwie so weiter über Reformen, die möglich wären, scheinen oder nicht möglich wären, scheinen. Aber haben wir was gelernt, so aus diesen ganzen Projekten der letzten 10 Jahre? Und was, ich weiß nicht, so hier bei Rosa Luxemburg sagt so, dass so irgendwie, solange wir das Lernen nicht verlernt haben, ist nicht alles verloren oder so. Ich paraphrasiere. Und ich frage mich, so was fehlt uns vielleicht, dass wir was daraus lernen, aus diesen Niederlagen? Oder fehlt uns überhaupt was? So, ja. Es ist blöd, dass wir immer anfangen müssen. Das können wir auch. Das ist mal drin. Wir bestehen nicht drauf. Also, wir können auch anders machen. Okay. Also dann ist es erstmal, es ist wieder eine interessante Grundannahme, die man auch kritisieren könnte. Nämlich die idealistische Grundannahme wiederum, wenn wir es doch richtig gedacht hätten, hätte es doch geklappt. Ich bin hier optimistischer und pessimistischer zugleich. Es gibt keinen Masterplan, wenn wir den gecheckt haben, dann klappt plötzlich alles. So, diese Vorstellung müssen wir ad acta legen. Das ist nicht so. Es gibt ganz viele Sachen, die sind außerhalb unserer Kontrolle. Wie zum Beispiel die Entwicklung der Produktivkräfte, die alle möglichen zufälligen Geschehnisse im Klassenkampf, die sich nicht von der Theorie steuern lassen. Okay, also das muss man erstmal akzeptieren einfach. Man wird auch verlieren, wenn man die perfekte Theorie hat. Okay, was hat gefehlt? Also erstmal müssen wir bedenken, dass es so eine Art negative Spirale ist. Ja, wenig Klassenbewusstsein, wenig Klassenkampf und das bedingt sich gegenseitig. Und die Frage ist, wo kann man da überhaupt intervenieren? Wenn es einmal läuft, wird ja beides mehr. Und dann geht es nach oben. Bim, bim, bim, bim, bim. Aber wenn es einmal runter geht, dann ist die Frage, wie drehen wir das erstmal um? Das ist super schwer. Ich glaube aber, der Hebelpunkt ist nicht in der Theorie, nicht im Bewusstsein, zumindest nicht in der breiten Verbreitung des Bewusstseins, sondern in der Materialität, weil das Sein das Bewusstsein bestimmt. Okay. Die Frage ist, wo? Und ich glaube, in der Produktion. Also diese Kämpfe, das Problem ist, diese Kämpfe sind alle doch politisch in ihrer Natur. Wir astroturfen irgendeine Bewegung für irgendein Ziel. Das ist zwar reformistisch, aber trotzdem... Astroturfen, also wir künstlich, wir wie dieser künstliche Rasen, wir machen künstlich so eine Bewegung und dann geht's jetzt los. Deutsche Wohnen enteignen. Ich glaube, das geht so nicht. Es gibt die Kämpfe in den Betrieben, ja, Streiks. Dort ist der Ansatzpunkt hauptsächlich. Ja, das wäre meine Antwort. Also, wir haben das, ich finde die Frage total schwierig. Mhm. Wir haben bei uns in diesem Diskussionskreis und der Tagung einen Ansatzpunkt für uns so rausgefiltert, von dem wir meinen, dass er relevant ist, und den haben wir neoliberale Subjektivierung genannt. Also das ist das Problem und das ist auch eine Schwäche der Linken, dass sie den Neoliberalismus immer als ein ökonomisches Konzept begriffen hat, also der Deregulierung, Privatisierung und so weiter, und damit den eigentlich zentralen Punkt verpasst hat, nämlich dass es eine Form der Subjektivierung ist, die so tief in unsere Körper und unser Bewusstsein eingreift, dass wir das selber gar nicht merken. Und ich glaube, diese neoliberale Subjektivierung hat dazu geführt, dass wir im Grunde genommen eine vollkommene Bewusstlosigkeit und Orientierungslosigkeit in uns haben. Also es fehlt an Geschichte, also der Neoliberalismus trichtert uns ein, es gibt keine Geschichte, genieße, gleichzeitig sollst du diszipliniert sein, lebe im Hier und Jetzt, sehe überall Chancen. Es gibt kein Ja, es gibt kein Nein, es gibt sowohl als auch, es gibt überall Chancen, Möglichkeiten. Du kannst nicht nur Mann sein, du kannst auch noch Frau sein, du kannst Arbeiter sein und gleichzeitig Student, du kannst Kunst schön finden und Koma saufen. Du kannst quasi eine Vielzahl von Identitäten sein und in diese Identitäten kannst du sogar noch in die entsprechenden Läden gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das zu begreifen oder das so irgendwie so zu verstehen, ist total schwierig, weil es eben wir aus unserem eigenen Bewusstsein heraus ein Bewusstsein schaffen müssen, wie wir eigentlich zugerichtet sind. Und deswegen war es so unser Ansatz zu sagen, wir müssen diese Räume und Politiken oder so schaffen, die uns eine alternative linke Subjektivierung ermöglicht. Und das ist was extrem Materielles, da geht es nicht darum, also es kann natürlich auch ein Theoriekreis oder ein Sprechkreis sein, aber es hat auf jeden Fall eine extrem materielle Dimension, die irgendwie alle Lebensbereiche erfasst. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, um jetzt nochmal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu deiner Frage, dass wir sagen, es braucht damit einen Bruch, es braucht eine Unterbrechung. Während der Unterschied, glaube ich, dann zu der Politik der Reformen ist, oder vielleicht auch hier auf dem Podium, okay, wir haben vielleicht falsche Schritte getan und jetzt gehen wir einfach andere Schritte nach vorn. Das ist, glaube ich, so eine Position. Aber es ist eine nach vorne Bewegung und wir glauben, es geht nicht mehr nach vorne. Wir müssen unterbrechen, wir müssen sagen, stopp. Also eine Politik der Unterbrechung und nicht mehr eine des Voranschreitens, des Möglichkeiten ausprobierens, sondern uns radikal dem zu verweigern, was ist. Wie das dann aussieht, daran sitzen wir verzweifelt und finden keine Antwort. Aber ich finde, auch auf dem Niveau müsste sich auch eine Reformpolitik, die in der Radikalität quasi die gleichen Fragen oder Probleme stellen, welchen Beitrag sie dazu leisten kann, weil dieses Schritte gehen irgendwohin, da würde ich dir total recht geben, das ist, hat nicht geklappt die letzten 10, 20 Jahre, 30, 40 Jahre. 1917. Kann ich einen Satz sagen? Hat nicht die Politik der haben wir nicht die ganze Zeit, also die radikale Linke, eine Politik der Verweigerung schon geübt? Ja, Rückzug in autonome Zentren, in Theoriezirkel, in alles Mögliche. Und jetzt ist es sozusagen eine Repetition, also quasi die interventionistische Linke ist ja rausgekommen aus diesem Szene-Sumpf, um in die Gesellschaft zu intervenieren. Und jetzt geht es quasi wieder zurück. Weil dieses Projekt der neuen Subjektivität und der Verweigerung, das wird ja nicht die breite Öffentlichkeit mitmachen. Das sind ja dann nur Linksradikale. Also geht's wieder zurück einfach. Nee, ich glaube, das wird dann eine zweijährige Diskussion. Das wäre doof, dann kannst du nicht mehr. Okay. Ich glaube, mir wird langsam auch noch klarer als vorher, warum wir gar nicht über die Revolution reden. Weil die eine Antwort auf eine Frage wäre, die offenbar zu wenig Leute verstehen, sonst wären wir auch mit mehr als 50 Leuten hier im Raum. Also eine Frage, was kommt nach dem Kapitalismus, die für 1919, auch für 1968 noch eine andere Breite hatte, dass Leute überhaupt diese Frage verstehen. Wenn die Frage nicht gestellt ist, ist es schwierig, eine Revolutionsdebatte zu führen. Bei deinem Punkt, was haben wir gelernt aus all diesen Versuchen, frage ich mich gerade, ob ich schon altersmilde geworden bin, nach über 20 Jahren. Einerseits in der Hinsicht, jetzt Neoliberalismus als Ökonomisierung und Privatisierung gedacht, das waren schon auch Punkte gegen neoliberale Vorstellungen, dass alle die Schmieden ihres eigenen Glückes sind und soziale Probleme über Märkte gelöst werden. Also auch in den Beispielen, die du genannt hast, Medicare oder so, was in den USA als sozialistische Forderung gilt, es steckt ja zumindest drin, dass es sowas wie Politik geben könnte. So, also dass es nicht nur eine Frage des Bestehens auf dem Markt ist. Das ist ein kleiner Punkt, deshalb Altersmilde, dass ich sowas mal lobend hervorheben würde. Was neoliberale Subjektivierung angeht, finde ich, gibt es aber auch Punkte, auch in Kämpfen, die hier bisher nur so am Rande genannt wurden, feministische Kämpfe, antirassistische Kämpfe, dass da auch Menschen in den letzten 10 Jahren das noch mehr für sich neu oder historisch wieder gelernt haben, dass das eigene Leid kein privates Problem ist. So, und ich glaube, das sind beides sehr kleine Spitzen. Es könnte Politik geben. Das eigene Leiden ist nicht nur privat. Aber ich glaube, an viel mehr arbeiten wir gar nicht. Also wir arbeiten gerade, um auf dieses Transbild zurückzukommen, vielleicht eher an einer Wiederbelebung, die überhaupt erstmal sowas bedeuten würde, wie sich wieder eine Geschäftsgrundlage verschaffen, in dem Sinne, dass man diese neoliberale Hegemonie sowohl im Umgang mit sich selber, man muss sich nur persönlich mehr anstrengen und Solidarität ist ausgeschlossen, als auch im Hinblick auf Politik, sowas gibt es nicht, das machen die Märkte, dass wir uns so eine Geschäftsgrundlage da tatsächlich kritisch erstmal wieder erarbeiten müssen, damit aus so einer Restlinie nochmal was werden kann. Ich will einen Punkt stark machen, und zwar, also vielleicht beunruhigt mich das jetzt auch etwas, wir befinden uns doch wirklich in einer furchtbaren Lage. Ja, also wir befinden uns in einer Kriegssituation. Wir wissen ganz genau, dass wir, wann auch immer, richtige ökologische Katastrophen über uns hereinbrechen werden. Ja, und so weiter. Wir befinden uns in einem, ich dachte ja, das war vorbei, ja, kalter Krieg. Befinden uns in einem ganz fürchterlichen kalten Krieg, der alles vergiftet. Ja, ich bin mit einer Chinesin verheiratet. Können Sie sich vorstellen, was da jedem, also meine Frau kommt, hat erstmal die Zeitung gelesen, also Internet, und ist natürlich tief geladen, was sie da alles wieder gelesen hat über China und so weiter. Das heißt, Sie müssen sich doch darüber im Klaren sein, wir befinden uns in einer geradezu katastrophischen Situation. Und indirekt wurde Walter Benjamin zitiert, ne? Also unterbrechen, Notbremse. Das bedeutet aber, das bedeutet doch, dass wir vor einer Situation stehen. Also wir haben, einerseits wurde ja vorhin gesagt, gibt's den Versuch, dieses marktliberale Projekt etwas angepasst, grün angepasst, etwas sozialer mit Zugeständnissen, was ja immerhin schon, machen ja immer Zugeständnisse gegenwärtig, ja, weiter realisieren zu können, weil sonst geht das nicht. Zugleich steigt eine Rechte auf, ja, wenn in dem Maße, wie dieses herrschende Projekt schwächer wird, wird die Rechte gegenwärtig stärker. Und der dritte Pol, den wir eigentlich, zumindest die Rosa-Luxemburg-Stiftung, immer wieder beschworen hat, den dritten Pol der Solidarität, der ist in einem jämmerlichen Zustand. So, das ist die Situation, die wir haben. Und wenn sich die Situation zuspitzt, du hast das immer mit 1919, wir können auch andere Situationen nach 1945, solche katastrophischen Situationen sind wieder Weichenstellungen, ja, und sind Weichenstellungen. Und wenn hier Revolution angesprochen wird, natürlich, es geht, wenn wir ernsthaft auf nicht kapitalistische, auf nicht marktliberale Weise die ökologische Angelegenheit klären wollen, die Frage der globalen Solidarität angehen wollen, dann brauchen wir eine fundamentale Transformation oder Revolution. Das heißt, die Gesellschaft muss vom dem Primat des Privaten, also steht jetzt gegenwärtig auf den Fundamenten des Privaten. Sie muss auf die Fundamente des Gemeinschaftlichen umgestellt werden. Das ist meines Erachtens Revolution. Und alle Reformen, die das befördern, sehe ich als gute Reform. Alle anderen Reformen sind Reformen im bürgerlichen Lager und die würde, also deswegen glaube ich, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, Sie werden in absehbarer Zeit vor ganz harte Entscheidungen gestellt werden. Ja? Also ganz bittere Entscheidungen möglicherweise, aber vielleicht auch Entscheidungen, wo mit enorme Möglichkeiten verbunden sein können und auf die muss man sich auch vorbereiten. Ja, deswegen bin ich ja vielleicht ein bisschen dagegen, wenn man nur über Verteidigung und so weiter redet, sondern man muss auch den Mut haben und auch das Glauben, dass man was Neues in Bewegung setzen kann. Ich habe jetzt noch drei Fragen aus dem Publikum. Wir haben schon relativ spät jetzt geworden. Um 7:50 hatte ich vorgelesen, den Anfang gemacht und die Diskussion hat um 7:50 angefangen. Ich würde sagen, wir hätten noch 10 Minuten. In den 10 Minuten wäre es schön, wenn die Fragen so kurz wie möglich wären und die Antworten darauf auch, dass vielleicht diese Fragen noch irgendwie beantwortet werden können. Oder falls nicht alle Fragen noch irgendwie da sind, vielleicht die dann nicht mehr zu machen. Jonathan, was... Ja, okay. Vielen Dank für eure Vorträge. Sehr interessant. Ich wollte nochmal auf eure Transformationsvorstellungen zu sprechen kommen. Und mein Eindruck war, es gibt ja einmal irgendwie eine Vorstellung, dass es um Unterbrechen geht, das andere Mal irgendwie zwei Vorstellungen des Kairos-Moments und ein sich selbst befeuernde revolutionäre Gymnastik des Klassenkampfs. Und ich für Marx so. Also wie ich es verstehe, war das Kapital allerdings nicht nur eine neue Form gesellschaftlicher Herrschaft, sondern gewissermaßen auch das Potenzial für den Sozialismus, also die Möglichkeit, zum Sozialismus überzugehen. Ein Potenzial, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen einerseits eben Potenzial für Freiheit ist, aber in den Verhältnissen in Unfreiheit umschlägt. Inwieweit würdet ihr sagen, dass man in gegenwärtigen Kämpfen diese Kämpfe als Ausdruck eines solchen Potenzials verstehen kann? Inwieweit würdet ihr denken, dass ein solcher Blick auf diese Kämpfe wichtig wäre? Und wenn ihr so eine Perspektive ablehnen würdet, warum würdet ihr sie ablehnen? Okay. Wollen Sie? So? Ich stimme Ihnen zu. Okay. Dann... Okay, also ich bin der Meinung erstmal, ja, die Regression ist sehr bedauerlich und die Lage sieht nicht so gut aus, aber insgesamt sind wir doch vollkommen auf Track. So, also wir haben Kapitalismus, Sozialismus entsteht aus dem Kapitalismus nach Marx, ja, es ist nicht so der böse Kapitalismus, das Falsche, die Gesamtscheiße, sondern das ist ein Teil für Marx einer historischen Bewegung, ja, und das ist natürlich irgendwo selbstwidersprüchlich. Kapitalismus entwickelt die Produktivkräfte, aber Kapitalismus erzeugt auch das Proletariat und den Klassenkampf. Also es erzeugt alle Mittel, die wir brauchen, um ihn zu überwinden. Und das alles existiert heute. Wir haben mehr Proletariat als je zuvor. Es gibt kaum noch ein Bauerntum, ja, zumindest in den entwickelten Ländern. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt ein paar Farmer, aber es ist nicht mehr so eine Peasant-Class irgendwie vorhanden. Das Kleinbürgertum hat an Bedeutung verloren, also wirklich im engen Sinne. Leute, die ihre eigenen Produktionsmittel haben. Das heißt, die Bedingungen für Sozialismus, auch technisch, Entwicklung der Produktivkräfte, sind besser als je zuvor. So. Die Linke ist halt nur scheiße und das Proletariat hat kein Klassenbewusstsein. Das heißt, das ist die einzige Aufgabe, die verbleibt, ist letztendlich zu versuchen, durch die Intervention in den Klassenkampf diesen selbstlaufenden Prozess zu verursachen. Und ich will damit nicht sagen, dass es keinen Platz gibt für einen subjektiven Faktor. Es gibt in der Revolution tatsächlich Momente, die man sehr gut als Kairos-Momente darstellen kann, wo es auf eine Entscheidung ankommt, die informiert sein muss, die oft nicht vorhersehbar ist, spontan ist und so weiter. Aber wir haben halt vernachlässigt, dass es auch eine soziale Grundlage davon gibt, den Klassenkampf des Proletariats. Ja. Aber ja, ich finde das eigentlich, die Lage ist gar nicht so schlecht. Kapitalismus ist da. Das ist eine gute Nachricht, das. Naja, bei Marx meinte das ja zwei Sachen. Ne? Also einerseits die Entwicklung der Produktivkräfte. Die sind wahrscheinlich seit 100 Jahren ausreichend. Ich finde das auch ein bisschen eine müßige Frage. Kippt eher in Destruktivkräfte, was sich dann in den aktuellen Krisen ausdrückt. Ob die These von Marx noch stimmt, dass die Arbeitenden im Produktionsprozess die Skills drauf kriegen, um die Revolution zu machen, wäre ich mittlerweile skeptisch. Da muss man aber auch viel differenzierter schauen. Also wenn wir hier über eine Dienstleistungsgesellschaft reden, wo 60-70% der Leute in so Servicebereichen arbeiten, dann haben sich natürlich bestimmte Utopien, die zu Marx-Zeiten noch aktuell waren, auch erledigt. Also Selbstverwaltung des eigenen Betriebes kann ich Leuten erzählen, die tatsächlich einen kollektiven Arbeitsprozess haben, von denen sie sogar der Meinung sind, wir könnten das ohne unseren Kapitalisten viel besser und rationaler machen. Dass eine Belegschaft von H&M größeres Interesse hätte, ihren Betrieb selbst zu verwalten, glaube ich nicht. Also da müsste man tatsächlich auch gucken, was das hier und in solchen Arbeitsbereichen bedeutet. Die fehlende globale Perspektive, die ich mehrmals angemahnt hatte, trifft dann natürlich auch. Da haben wir Ungleichzeitigkeiten. Wir haben auch noch 2 Milliarden Kleinbäuerinnen auf der Welt. Also zu sagen, wir haben alles auf Lohnarbeitsniveau, es gibt keine Sklaverei und keine bäuerliche Subsistenz mehr, ist tatsächlich auch Unfug. Es passieren da auch Kämpfe, wir beschäftigen uns da recht wenig mit. Ob die ein transformatives Potenzial haben, würde ich jetzt auch nicht wagen zu beurteilen. Kommt halt gerade sehr viel in den Kessel heute Abend auf diesem Podium. Generell finde ich für die Transformationsfrage, das ist vielleicht noch mein Schlusswort, danach halte ich mich zurück, genau diesen Punkt entscheiden, was eigentlich nötig oder was möglich ist und wie wir das einschätzen. Also geht es gerade um Widerstand gegen Reformen, geht es um Revolten, die auch mit Reformen befriedet werden können, geht es um Revolution, für mich zu mythisch aufgeladen, besser Transformationsschritte. Und da hängt eben viel davon ab, wie werden diese Vielfachkrisen weiter verlaufen. Das wäre die objektive Seite. Und beim subjektiven Faktor möchte ich nicht nur stark machen, dass es das utopische Moment braucht oder auch ein Gespür für Gelegenheiten, sondern auch eine Organisierung. Also wenn wir hier als ein ganz kleiner Haufen von wenigen Leuten reden, dann ist ja die Frage Widerstand, Revolte oder Revolution sowieso hinfällig. Man wäre dann ganz schnell bei der Situation, es mögen ja Krisen kommen, die Gelegenheiten wären, aber wenn wir so schlecht aufgestellt sind und andere so gut, dann werden wir damit nicht viel anfangen können. Also Corona war völlig verschenkt. So. Das hat soziale Krisen dieser Gesellschaft verschärft. Gelabelt wurde das im Diskurs als eine Frage von gutes Regierungshandeln versus Leugnung des Problems und der Wunsch nach Lockerung. Also bestenfalls eine liberale, aber keine soziale Frage. Das sah auch in anderen Ländern, in Italien wurde durchaus gestreikt von Leuten, die gesagt haben, wir geben uns das nicht zur Arbeit zu gehen, während dieses Virus grassiert, aber das kam hier halt nicht an. Und das hat eben auch viel damit zu tun und das gehört zur Vorbereitung auf Revolution, Transformation, whatever, bei der Frage Organisierung, Organisation anzusetzen. Also schaffen wir überhaupt eine Handlungsmacht? Ich nicht. Gut, dann hinten an der Wand könntest du noch deine Frage und darauf, du brauchst nicht? Okay. Dann wird das jetzt die letzte Frage und vielleicht könnt ihr das dann quasi in euren Abschlussstatement. Ihr dürft nur Männer reden, so aus dem Publikum. Einbauen. Ja, also das sind jetzt die Leute, die halt aufgezeigt haben. Ne? Also, daher, bitteschön. Ich würde gerne so eine halbe Stunde Zeitmaschine zurück und an den Punkt zurückkehren, an dem bei mir was aufgeploppt ist, so im Kopf. Das war, als Anna über das 9-Euro-Ticket gesprochen hat und meinte, dass sich da für sie nichts ausdrückt, nichts dranhängt eigentlich. Und ich glaube, jeder normale Mensch ist irgendwie für ein 9-Euro-Ticket oder für ÖPNV zum Nulltarif. Also das sind auch 80% der Gesellschaft. Aber es drückt sich eben irgendwie nichts aus, was irgendwie einen radikalen Kampf, geschweige denn irgendwie revolutionäre Energie entfesselt. Und dann habe ich so dran gedacht, wie das denn zum Beispiel im Iran ist, wo ja gerade revolutionäre Energien unglaublich entfesselt sind. Und da gibt es sowas, nämlich das Kopftuch. Das Kopftuch ist ein kleiner Teil, der aber für ein ganzes Unterdrückungssystem steht. Und im Kampf gegen dieses Kopftuch symbolisiert sich oder vollzieht sich der Kampf gegen das ganze System. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was da passiert, dann müssen wir vielleicht so ein Stück weit vom ganz harten Materialismus weggehen und anerkennen, dass es in revolutionären Kämpfen auch so eine imaginäre Dimension gibt. Also so eine Dimension, wo eben bestimmte Dinge und Kämpfe, also dass sich in denen symbolisch etwas verdichtet und das wiederum auf die materiellen Kämpfe energetisierend wirken kann. Und vielleicht, also die ganze Veranstaltung ging ja eigentlich um die Frage, was hat es eigentlich mit der Abwesenheit revolutionärer Kämpfe in dieser Gesellschaft oder in der Weltgesellschaft zu tun? Und vielleicht von diesem Punkt aus kann man nochmal anders über diese Frage nachdenken. Also wo können wir uns eigentlich Punkte vorstellen, an denen sich etwas so verdichtet, dass in ihm die Gesamtscheiße zum Ausdruck kommt? Für mich persönlich wäre das zum Beispiel die Warenform, also die Tatsache, dass in dieser Gesellschaft alles käuflich ist, unser ganzes Leben aus Kaufen und Verkaufen besteht. Man könnte auch die Wohnungsfrage und auch die Frage mit dem öffentlichen Nahverkehr so stellen, dass diese Gesamtsituation darin zum Ausdruck kommt. Also, dass es eigentlich ein Skandal ist, dass wir in den Wohnungen, in denen wir leben, von denen es genug gibt, dass wir da auch noch Miete zahlen müssen. Dass wir eben, wie es Anna gesagt hat, wenn wir zur Arbeit fahren, um unsere Lohnarbeit zu verrichten, dass wir dann auch noch Geld dafür zahlen sollen. Das ist ja eigentlich der Skandal. Also der Kampf oder die Perspektive darauf wäre nicht irgendwie, wir wollen weniger Miete zahlen, wir wollen, dass die Miete nicht so hoch wird oder wir wollen, dass der ÖPNV kostenlos ist, sondern dass wir daran verstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Grund auf falsch konstruiert ist. Okay. Genau, ich glaube, ich würde dafür so ein bisschen das Stichwort des Begehrens oder so benutzen, also revolutionäres Begehren. Und das ist tatsächlich heute nicht so viel diskutiert worden oder so. Und ich glaube, mein Plädoyer auch zum Schluss wäre nochmal, ich habe das Gefühl, dass sich viele Linke, linksradikal, keine, wie man sich bezeichnet, sich selbst aus der Rechnung häufig rausnehmen. Also sich fragen, was wollen die anderen, was will die Gesellschaft, was will das Proletariat, von dem hier immer die Rede war, oder die Lohnabhängigen. Und ich würde sagen, ich kann erstmal bei mir selber anfangen und gucken, was will ich eigentlich, wofür brenne ich? Und dann kann ich gucken, ob das auch irgendwie zusammenkommt oder so. Aber sich selber von vornherein aus der Rechnung rauszunehmen, ich glaube, davon muss es wegkommen. Und da habe ich das Gefühl, dass das häufig der Fall ist bei vielen Dingen, dass man immer für andere kämpft, aber eigentlich sich selber gar nicht mehr im Blick hat. Und ich glaube, dass das auch nicht funktionieren kann. Ja, vielleicht so. Ich wollte, weil das auch kurz auftauchte mit der Revolte oder dem Aufstand, noch ein Buch empfehlen von Joshua Clover, Riot Strike Riot. Ich finde, der arbeitet das historisch sehr gut auf, wie sich dieser Riot und quasi wie der irgendwie auch ökonomisch entsteht, welche Rolle er im Kapitalismus spielt gegenüber dem Streik. Und das andere ist noch, jetzt müsst ihr mal googeln, die Nonnenbewegung heißt der. Vorwärts Barbaren, weil es da auch viel um die Aufstände geht. Genau, darauf wollte ich jetzt Bezug nehmen, auf die Aufstände. Warum die so spannend sind, glaube ich, für uns, weil es ein globales Phänomen ist, was mittlerweile seit für ungefähr 5 Jahren andauert und die Überschneidungspunkte in diesen Aufständen, egal ob das jetzt in Lateinamerika oder in Asien ist, extrem hoch sind oder in der USA. Und darin sich, glaube ich, in diesen Überschneidungen eben was Gemeinsames ausdrückt, was Rückschlüsse darauf zulässt, wie diese Leute sich zu diesem System stellen und wie dieser Kapitalismus gerade funktioniert. Und ein relevanter Punkt da drin ist, und das ist der große Unterschied zum 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket wurde nicht erkämpft, sondern es wurde uns irgendwie von oben gegeben, weil der deutsche Staat eben doch noch ein bisschen softer herrscht als andere. Und es deswegen nicht die aktive Widerstandshandlung und Negation hatte. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, weil man sieht das in all den Aufständen. Es geht immer um eine Schikane der Exekutive, woraufhin die Leute dann irgendwann vollkommen frei drehen. Und tatsächlich würde ich sagen, was dieser Punkt ist, dafür sind, also sind wir nicht klug genug. Ich glaube, das lässt sich nicht vorhersagen. Aber ich finde, man kann dafür ein Gefühl entwickeln und dieses Gefühl entwickeln, wo es eventuell sein könnte, wo es sich artikuliert, das wäre eine Aufgabe für uns. Und als ein Beispiel Stuttgart, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in Stuttgart, das muss man sich mal vorstellen, auf der Schickimicki-Meile haben hauptsächlich migrantische Jugendliche diese ganze Zeile zerlegt und sich übelst mit den Bullen gekloppt. Und wir haben das nicht verstanden als einen Ausdruck davon, dass diese Jugendlichen in Berlin, auch in den Parks, keinen Bock mehr auf diese Scheiße haben. Auf diese übelste Drangsalierung, Einsperrung und was auch immer. Jetzt kann man sagen, ja, wir mussten uns einsperren und so weiter. Gut, aber dann will man anscheinend nicht an die Orte, an denen sich ein allgemeines Unbehagen in der Gesellschaft ausdrückt. Und dafür einen Blick zu haben, glaube ich, dafür will ich nochmal am Ende plädieren, weil es den eben durchaus auch gibt in kleinen Formen in Deutschland. Wir müssen nur hingucken oder hingehen und mit den Leuten quatschen. Ja. Das genau. Wäre genau die Kunst, auch eine Intuition für solche Gelegenheiten und Brüche zu finden. Ansonsten danke für den Hinweis Imagination, danke für den Hinweis Begehren. Ich würde noch ein weiteres altmodisches Wort anbringen, nämlich Würde. Auch das ist eine Perspektive, die man da einnehmen kann. Es geht ja nicht darum, dass ein 9-Euro besser ist als ein 10-Euro-Ticket, weil es 1 Euro günstiger ist, sondern es ist würdelos, in der Bahn zu sitzen, oder es verletzt die Würde von Menschen, wenn die da kontrolliert werden, um zu prüfen, ob sie aussteigen müssen oder nicht. So, solche Verkehrsmittel, und das, glaube ich, meinte Micha auch ein Stück weit mit der Frage dahingehend, was sollte eigentlich das Gemeinsame, was sollten die Commons sein? Das hat natürlich was mit praktischen Ressourcen zu tun, aber es macht auch was mit Menschen, ständig mit so einem Ticket oder anderen Sachen nachweisen zu müssen, dass man da einen berechtigten Anspruch hat. Und das ist auch ein Ausdruck von der eigenen Würde, darauf in unterschiedlichen Arten zu reagieren. Das fällt sehr länderspezifisch aus. Also in Chile waren es Ticketpreise, die zu einer Revolte geführt haben. In Spanien, die sind übrigens genauso weit wie Luxemburg inzwischen, die haben mit einer Überprofitsteuer mittlerweile auch ihren Nahverkehr kostenfrei gestaltet. So. Und ich glaube, das hängt auch tatsächlich davon ab, was man für eine Erzählung darum stricken kann. Wenn man jetzt sagt, kostenfreier Nahverkehr ist gut, weil dann können sich mehr Leute auf Pendeljobs einstellen, ist man sofort wieder im Modus der kapitalistischen Integration. So, den Punkt klar zu machen, dass es gegen die menschliche Würde geht, von Sittenwächtern hinsichtlich von Kopftüchern kontrolliert zu werden, und dass es gegen die menschliche Würde geht, von Kontrollettis hinsichtlich Tickets kontrolliert zu werden, das sind halt Punkte, die man auch machen muss, glaube ich, gerade wenn man so eine Perspektive des Bruchs hat. Ob sich das taktisch, und das ist jetzt nicht strategisch, sondern taktisch ist das unmittelbar naheliegende Feld, eher so wie in Spanien niederschlagen muss, dass es dann da eine Reformmaßnahme gibt, was auch mit Druck und Protesten vorher zu tun hatte, oder ob das eher revoltierende Momente annimmt, finde ich, ist eine Frage der konkreten Konstellation. Das wäre zu abstrakt, das jetzt allgemein an diesen drei Aspekten Reform, Revolution, Widerstand zu verhandeln. Aber eine Imagination, eine Vorstellung von eigener Würde sollte da meiner Meinung nach schon mitgedacht werden. Und das ist, vielleicht müssen wir widersprechen, nochmal was anderes als Klasseninteresse. Also vielleicht ist es eine Art, sich seines Klasseninteresses bewusst zu werden. Also ganz kurz dazu, ich glaube, das ist auch super wichtig, die Sache mit der Würde, für die Motivation der Leute. Ja, wenn die Leute streiken oder so, die machen das ja nicht aus einem reinen Kalkulus. So, also, aber das, was von weitem objektiv Klasseninteressen sind, ist halt im Kopf der Leute oft was anderes. Nämlich Würde oder Solidarität, was auch immer. Okay, Iran, erstmal interessant. Also Iran, was die Leute da machen, ist ja kein Kampf für Sozialismus. Es ist ein Kampf für die bürgerliche Republik und die bürgerliche Freiheit. Und das meine ich nicht negativ, das finde ich gut. Ja, das ist ein Schritt vorwärts für die. Aber es ist kein Kampf für den Sozialismus, sondern ein Kampf für das, was wir hier haben und als Gesamtscheiße oder so bezeichnen. Dafür sterben die Leute und dafür kämpfen die. Das weißt du noch gar nicht. Ja, doch, das weiß ich. Also ich kenne Freunde, die leben dort. Darum geht's. Okay. Es gilt also, die uneingelösten Versprechen der Aufklärung einzulösen. Nicht irgendwie dagegen zu sein, sondern wir wollen darüber hinaus. Ja, das finde ich extrem wichtig. Okay, was sollen wir als radikale Linke machen jetzt? Und ich würde erstmal sagen, sowas wie nichts. Was heißt das? Das heißt, die Existenz einer sozialistischen Bewegung ist gebunden an die Existenz eines proletarischen Klassenkampfes. Voraussetzung ist also erstmal die Entstehung einer Bewegung der Lohnabhängigen. Die ist nicht da. Was man machen könnte, ist das zu befördern, aber das wäre reiner Reformismus. Also wir müssten dann einfach quasi Arbeitskämpfe unterstützen. Das ist nicht attraktiv für radikale Linke. Deshalb glaube ich, eine politische Rolle für die radikale Linke gibt es in Deutschland nicht. Es gibt eine trade-unionistische Praxis, die ist möglich und die ist gut. Und es gibt kommunistische Theorie, die kann man auch betreiben. Und das sind beide Sachen, die möglich sind. Aber keine politische Rolle für eine radikale Linke in Deutschland. Danke. Wenn Sie sprechen oder du sprichst, dann kriege ich immer sofort das Gefühl, dass ich muss ich was dagegen sagen. Weil, ich meine, du hast verwiesen auf 1919, 1917 war die Oktoberrevolution, die fand ja nicht wegen Lohnkämpfen statt. Ne? Die stand wegen der Kriegsfrage und wegen den Bauern statt. Die Bauern wollten Land und die Soldaten wollten nach Hause. Das war, also von Lenin gibt, ich habe du hast das damals zitiert, ein Buch über Lenin geschrieben, Lenin als Lernender. Und da der lernt zum Beispiel, als er Hegel liest, Hegel hat ja hier gelehrt, da lernt er und daraus, dass, und das knüpft an das an, was Sie gesagt haben, dass nämlich dass in dem Einzelnen verdichtet sich das Allgemeine. Und welches Einzelne, das weiß man eben nicht. Und er sagt in dem Zusammenhang, wer eine reine sozialistische Revolution haben will, der kriegt nie eine Revolution. Der ist kein Revolutionär. Also wenn Sie die realen Veränderungen erwachsen aus unvorhersehbaren Dingen, die sich aufbauen und alles verändern. Ich möchte aber, möchte mit einem Gedicht enden von Yehuda Amichai. An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel aber und Liebe lockern die Welt auf wie ein Maulwurf, wie ein Flug. Und ein Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Das ist meine Botschaft für Sie heute Abend. Danke.